Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Und dann waren viele Aufnahmen zerstört. Ich vergesse eh immer, das dann irgendwie hochzuladen und dann tut es meistens der andere, der aufnimmt. Das ist passiert übrigens mir auch, wenn auch selten gelegentlich. Ist denn noch jemand da, der mit aufzeichnen kann? Ja, ich zeichne mit auf. Danke, Harald. Habt ihr euch auch alle schon ein Weinchen, Bierchen, Wässerchen zur Seite gestellt? Ein Teechen. Ein Sektchen. Super, Sektchen gefällt mir gut. Ein Single. Das waren jetzt zu viel gleichzeitig, was? Ein Single Malt Whisky. Läuft. Das auch dekadent. Ich mach's heute mal mit Wasser. Leg los, Chrissy, die Aufnahme läuft. Sollen wir uns nicht noch für die piratige Viertelstunde den Abend mit einem kleinen Plausch vertreiben? Es sind so wenige. Normalerweise sind es mehr. Bin aber auch überrascht, dass so wenig Leute da sind. Sehr komisch. Ist irgendwas anderes Tolles noch? Ja, ich bin dafür, dass wir mal pünktlich anfangen, um die Deppen mal an Uhrzeiten zu gewöhnen. Also ich hätte jetzt auch nicht so hart ausgedrückt wie der Goxi, aber vom Inhalt, vom Kern her hat er recht. Ja, also Goxi hat ja nur seinen zweiten Namen genannt gerade. Recht? Brecht? Ja, also wie ihr mögt, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Ich erkläre gerne nochmal die Regeln dieses wunderbaren Stell dich eins. Ich bin da, um euch Fragen zu beantworten. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wenn ihr über irgendwas sprechen wollt, macht das. Das ist eine Diskussion. Das heißt, ich bin nicht die Einzige, die irgendwie Antworten geben darf oder nicht. Und wenn ihr irgendwas diskutieren möchtet, dann tut das. War jetzt nicht irgendwie hier Vorstandstreffen angesagt? Auch das. Dann mach doch mal eben eine offizielle Beginnbegrüßung, ab der ich dann schneide. Okay, hallo, herzlich willkommen zu meiner Sprechstunde. Heute machen wir die Diskussion, die wir in der Vorstandssitzung angekündigt haben. Und zwar ging es da um den Parteitag, beziehungsweise auch um den TDPA. Und dazu sind hinzugekommen auch andere von meinen Vorstandskollegen. Die, guten Abend zusammen. Genau, der Ralf ist da, der Daniel ist da, der Fitz ist da und ganz viele Zuhörer sind da. Ja, ich habe beim TDPA nicht alles mitbekommen können und kann natürlich auch nicht in allen Räumen gleichzeitig sein. Könnt ihr mir mal aus eurer Sicht erzählen, wie es so gelaufen ist? Hast du denn die Krähennest-Zusammenfassung nicht gehört? Tut mir voll leid. Ich habe den Montag damit verbracht, Uni-Sachen zu machen von morgens bis abends und war heute arbeiten. Das ist keine Entschuldigung, Chrissy. Vielleicht könnt ihr mir eine Zusammenfassung der Zusammenfassung geben. Das wäre gut, weil ich habe die Krähennest-Zusammenfassung auch nicht gehört. Wir müssen lernen, das im Schlaf zu hören. Hallo zusammen. Also, Steffi. Steffi, das ist die richtige Einstellung. Das heißt, wir legen uns das Krähennest demnächst unter das Kopfkissen. Ja. Ich hatte mal so einen Kuscheltellibären in der Hand, der hatte so einen Reißverschluss am Bauch und da drin war ein Anschluss, um einen MP3-Player reinzutun. Und dann hat dieser Bär einem nachts was vorgesungen quasi. Klingt gut. Wo gibt's den Bär? Soll ich googeln? Oh ja. Aber ihr müsst das nur dann als Info verkaufen oder als Einschlafmelodie, weil wenn ihr das als politische Information oder gar Arbeit verkauft, macht ihr zu viel Stunden in der Woche. Ich kann gern auf deine Frage zurückkommen zum TDPA. Ich versuche das mal. Voll gern. Also, ich war vormittags im Slot vom AK Tierschutz und nachmittags AK Verbraucherschutz und Landwirtschaft. Der Vormittag war ein bisschen mau, weil wir alle noch ganz müde waren, da aber die beiden AKs sehr große Überschneidungen haben. Was die Leute anging, haben wir nachmittags weitergemacht und waren sehr produktiv und haben uns eine große To-Do-Liste für die nächsten Monate, tatsächlich sogar eine To-Do-Liste bis Januar 2014 gegeben. Und wir waren für unseren Teil sehr zufrieden. Ich gebe mal eben aus dem AK Bildung und Tellerrand das Wichtigste weiter. Wir haben nachmittags den Tellerrand gemacht und haben da beschlossen, dass wir, weil das Treffen in Frankfurt ja nun auch schon nicht geklappt hatte, weil es für manche eine sehr weite Anreise ist, die Bundesrepublik aufzuteilen in 4 Regionen, sodass es, dass keiner, der zum Tellerrand möchte, mehr als ungefähr 150 Kilometer fahren muss. Und das erste Treffen wird der Wilk dann in Mainz schon angehen. Und da ist dann die Beteiligung auch erheblich besser. Das war das eine. Und das andere ist, wir haben über das Ärgernis mit den Bekenntnisschulen gesprochen. Dann haben wir vor allen Dingen darüber gesprochen, dass es ganz viele Piraten gibt, die offensichtlich der Meinung sind, Bildung wäre Ländersache. Und da etwas dran zu ändern an dieser Einstellung, sind wir ja nun auch aufgerufen, um klarzumachen, dass Bildung nicht nur Ländersache sein kann. Das ist so im Groben und Ganzen eine Zusammenfassung. Benutzt du gerade eine Schneidemaschine? Ich? Ja. Nein, ich sitze hier ganz friedlich und habe nur meinen Tee. Aber ich kann mal in Konfiguration gehen und mich selbst kontrollieren. Ich hatte den Eindruck, das Mikrofon liegt in einem Hamsterkäfig. Nein. Oder du streichelst es sehr liebevoll. Nein, alles nicht. Ich repariere mal. Okay, also war es bei euch auch recht produktiv? Ja. Also ich war am Anfang in dem Teil mit Struktur- und Agenda-Setting. Und da haben wir uns dann aufgeteilt und ich war in dem Teil, der sich beschäftigt hat mit Zielgruppe und so, mir fehlt das Wort immer, es war eins mit A, auf jeden Fall irgendwie so Annäherung oder so, beispielsweise wie man Sachen an einem Infostand präsentiert. Und da haben wir dann direkt gesagt, dass wir uns heute wieder treffen um 18 Uhr, das haben wir eben auch gemacht. Und haben dann darüber gesprochen, wie wir jetzt weitermachen mit der Strategie und was daraus werden soll. Und wir haben gesagt, wir machen da jetzt erstmal Agenda draus, also dass wir halt alles, was sich so vielleicht ergibt in nächster Zeit, da tun werden. Und ich fand das ein sehr produktives Treffen und wir möchten das auch weitermachen und gerne ja in regelmäßigen Abständen dann versuchen, irgendwas zu erarbeiten, sodass wir auch zum Thema Agenda weiterkommen. Dürfte ich mal kurz dazwischen fragen, was das mit dem Thema LPT zu tun hat, für das ich eigentlich hier bin? Ja, es geht ja darum, wie die Arbeitskreise sich am TDPA so erstmal miteinander beschäftigt haben und wie weit sie sind. Und dann würde ich gerne fragen, wie es mit Anträgen aussieht. Aber ich meine, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt hier durchgaloppieren oder hast du irgendwie Zeitnot? Nee, aber dieses Gewäsch hier höre ich mir nicht mehr länger mit an. Weil es mich einfach nicht interessiert, sondern ich würde gerne die Aktuelle Stunde, so wie angesagt, zum Thema LPT ausführen oder hören. Ja, aber ich glaube, genau das gehört auch dazu. Ja, dann bin ich hier wohl falsch. Was sagt der Andreas denn? Den habe ich irgendwie, der hat gerade gleichzeitig mit dem Ralf gesprochen. Ich wollte nur kurz auf Goxys charmante Art hinweisen. Vielleicht sollten wir wirklich erst einmal kurz checken, wie sieht's auf dem TDPA aus. Einfach nur kurz schauen, wer hat was. Und wenn wir dann feststellen, es hat überhaupt niemand irgendetwas, um eine APT überhaupt zu füllen, dann können wir ja auch ganz schnell in die Also ich kann ja mal eben meine gefärbte Wahrnehmung wiedergeben. Ich habe ja einiges an Podcasts gemacht, habe immer die Frage gestellt, ob denn da Programmatik dabei ist, aber auch ich weiß nicht alles. Meine Wahrnehmung ist, dass es so gut wie keine Landesprogrammatik gibt. Es gibt wohl Programmatik, aber jedenfalls nicht landespolitisch. Die einzige, die mit Programmatik um die Ecke kommt, ist meine Frau, die im AK Gesundheit aus 2010 noch die Anträge wieder aufgeworfen hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch irgendwo was gibt, wo was an Programmatik kam. Also aus meiner Sicht, von dem, was ich in meiner Blase mitbekommen habe, ist fast keine Programmatik zu erwarten. Eben AK Gesundheit und mehr wüsste ich jetzt im Moment auch nicht. Also ich war ja in keiner Gruppe aus Gründen, aber ich meine AK Datenschutz hätte einige Anträge gehabt. Stimmt, richtig, ja. Hat er auch im Podcast gesagt, ja. Ja, habe ich auch gesagt. Ich weiß allerdings nicht, ob es Sinn macht, die ins Landesprogramm mit aufzunehmen. Die Claudia hatte mir auch noch was geschickt, die sich ja im Bereich Tierschutz bewegt. Jetzt suche ich die E-Mail im Moment. Vielleicht kann ich dir helfen, weil ich ja dabei war beim AK Tierschutz, Verbraucherschutz und Landwirtschaft. Wir haben zur Programmatik besprochen, dass wir uns auch mit dem AK Umwelt zusammentun wollen, um mittelfristig den Schulterschlussantrag aus dem Bund aufs Land zu übertragen und zu gucken, wo wir da was für einen Grundsatzantrag machen können. Waren da jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt geschehen soll oder im November, da waren wir uns nicht ganz einig, aber das war das programmatische Ziel, dass wir haben, den Schulterschlussantrag auf Landesebene runterzubrechen. Der PA 188, mein Lieblingsantrag. Der Tin Machine hatte, glaube ich, auch noch was in Richtung Satzung, oder? Jo, da bin ich. Hört man mich? Ja. Sehr schön. Hab nämlich gerade zwischen Tür und Angel alles fertig gemacht. Genau, ich finde, wir könnten die Gelegenheit auch nutzen, um noch einige massive Satzungsbugs zu beheben, weil da gibt's nämlich auch eine ganze Menge, was man machen könnte. Und wir haben da diesen wunderbaren Paragraph 8 Absatz 2, wo wir eigentlich nur noch ein legitimiertes Tool brauchen, um Programmanträge etc. zwischen zwei LPTs in irgendeiner Form durchzuwinken. Das würde ich auch gerne forcieren wollen. Also darüber könnte man sich ja im Vorfeld jetzt schon mal Gedanken machen, was für ein Tool wir da tatsächlich legitimieren könnten. Ja, gut, das ist eine klare Frage. Wenn wir gerade bei Satzungssachen sind, die können wir ja auch nebenbei auf einem Wahlprogrammparteitag machen, da müssen wir eh noch was dringend ändern, weil wir ja einen eventuellen Satzungsbug schon auf dem TDPA in Köln gefunden hatten, der verhindert, dass wir Nicht-Parteimitglieder aufstellen können für die Kommunalwahl. Und das könnte ja relativ komplex werden, wenn wir dann hingehen und irgendwie in kleinen Städten, wo 5 Piraten sitzen, 30 Wahlkreise füllen müssen. Danke, genau das ist nämlich auch eine der massiven Punkte, weil wir als Flächenkreis hätten dann nämlich echt die A-Karte. Aber da gibt's noch viel, viel mehr Bugs. Das sind so Kleinigkeiten, wo mal hier mal was geändert wurde, mal da was geändert wurde, aber im Endeffekt ist es nicht mehr rund. Alleine schon Crew-Ordnung mit Finanzordnung, also wenn man da es fies drauf auslegt, könnte man da doch den ein oder anderen Master-Strike bringen. Also das ganze Ding müsste mal komplett gegengecheckt werden. Also mal so eben nebenher, würde ich sagen, geht nicht. Wir haben ja auch diese wundervolle Vorstellung gehabt, dass wir mit der neuen Satzung die KVs dazu bringen können, dass sie ihre PAVs am Schiedsgericht selber einreichen, aber das hat ja jetzt auch irgendwie nicht geklappt. Was mich jetzt, was, Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie ist denn da jetzt eigentlich der Stand der Dinge? Also ich hatte eigentlich den Alexander am letzten Samstag so verstanden, dass das eigentlich eh jetzt schon entschiedene Sache ist, dass der nächste LPT ein programmatischer wird und kein Wahl-LPT. Möchte da jemand anders was zu sagen? Ja, wir haben am Samstag zusammengesessen und haben alle Sachen durchgesprochen und wollten halt auch noch Rückmeldungen aus den AKs haben und sahen es am Samstag so, dass es sinnvoller wäre, einen programmatischen LPT zu machen mit Programm und Satzung. Und dass wir einen Satzungsänderungsantrag einbringen wollen, so dass wir unterjährig auch Vorstandsmitglieder nachwählen können, wenn sie ausgeschieden sind. In dem Falle dem Geschäftsführer. Also wäre es so geplant, dass da ein politischer Geschäftsführer auf einem programmatischen LPT dann gewählt werden würde? Ja, das war die Überlegung. Dazu habe ich eine Frage. Damit der Einzelne nachgewählt werden kann, muss die Satzung geändert werden. Sicher richtig, oder? Ja. Kann man den dann direkt auf derselben Versammlung nachwählen, obwohl nicht explizit dazu eingeladen worden ist, einen Vorstand zu wählen? Das müsste A in der Einladung mit erwähnt werden, also in der vorläufigen Tagesordnung und unter der Voraussetzung, dass am Anfang die Satzung geändert wird und da eine Zweidrittelmehrheit für ist, das so zu ändern, dann wäre das kein Problem, danach auch die Wahl stattfinden zu lassen. Ähnliches haben wir bei der letzten Vorstandswahl gehabt, weil da wurde ja auch die Satzung zuerst geändert, um dann auch einen größeren Vorstand zu wählen. Die Anzahl wurde geändert und auch die Besetzung. Okay, darf ich mal eben? Caro, hier gibt es keine... Ich wusste nicht, ob Björn noch was hat, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, ich bin ja bekanntermaßen für eine Neuwahl des Vorstands im April, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, wenn mir da Argumente fehlen. Im Moment sehe ich aber kein stichhaltiges Argument, warum wir den Vorstand nicht neu wählen sollten, mit dem kernigen Argument oder zwei kernigen Argumenten. Wirkliche Programmatik sehen wir nicht. Es gibt das Argument, dass es für die Fraktionen einige Dinge zu klären gäbe, das sehe ich schon, halte ich aber für die Bundestagswahl jetzt für eher untergeordnet. Und ansonsten sehe ich einfach nichts, und da mag man mir vielleicht irgendwas erklären, was ich da falsch sehe, was dagegen eine Vorstandsneuwahl spricht. Und vor allem, wenn vorher gesagt wurde, das kam ja so aus Alexanders Richtung in der Vorstandssitzung, dass man ja gucken wollte, wie viel Programmatik auf dem TDPA zustande kommt, dass man es davon abhängig machen möchte, dann erreicht mich die Information durch Fitz, der auf die Bühne ging und sagt, man neigt dann dazu, oder es hieß auch sogar einstimmig, hätte man wohl angedeutet, ist ja wohl nicht beschlossen worden, dass es keine Vorstandsneuwahl geben soll. So ist für mich im Moment gar nicht nachvollziehbar, wie man zu dieser Entscheidung kommen kann, bei der Sachlage, die ich jetzt kenne. Aber es mag mir ja was fehlen. Ja, zum einen haben wir, glaube ich, beide eine andere Sichtweise darin, was an programmatischen und satzungsrelevanten Sachen auf dem LPT besprochen werden und beschlossen werden kann. Das Mengengerüst, da haben wir eine andere Wahrnehmung. Das zum einen. Und zum zweiten sehen wir es relativ suboptimal, dass wir jetzt bis zum LPT wieder in die Personaldebatte reingehen, was uns für die Bundestagswahl eine ähnliche Situation liefert, wie wir momentan beim Bund haben. Es wird nur noch über Personal diskutiert und überhaupt nicht mehr über Inhalte. Und wenn der Landesverband Nordrhein-Westfalen da jetzt auch noch mit einsteigt, dann ist das Echo dementsprechend. Also erstmal würde ich dann gerne geklärt wissen, wenn wir da eine unterschiedliche Wahrnehmung haben, wo da die Unterschiede genau liegen. Gegen Satzungsänderung spricht ja auch nichts. Das kann man auf so einem Vorstandswahlparteitag auch machen. Und ganz entscheidend ist für mich, wir haben nicht die Situation und zum Glück nicht wie im Bund. Und es geht nicht darum, dass es irgendwelche Streitigkeiten gibt und klassische Streitpersonaldebatten. Und ich glaube, da können wir dem Landesvorstand NRW ganz dankbar sein, dass wir genau sowas nicht haben. Aber mein Wunsch wäre, einen komplett motivierten Vorstand zu haben, mit der dann in die Bundestagswahl zieht. Und es wäre dann ja auch nicht, dass wir in ewiger Zeit nur Personaldebatten hätten, sondern wir hätten halt eine Vorstandswahl, die einmal im Jahr stattfindet. Halte ich nicht für dramatisch und negativ pressewirksam. Und genau zu dem Punkt mit der Motivation, sowas hatten wir uns halt am TDP auch zusammengesetzt. Wir sind ja mittags zusammen essen gegangen, haben das ja zwei schon mal alles durchgesprochen. Und uns eigentlich klar dazu bekannt, dass wir motiviert sind und Bock drauf haben, das auch weiter zu machen, durchzuziehen, etc. Mein Gott, sehr schlechter Abend für mich. Jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen. Was war denn? Ich muss mal gerade im Kopf denken. Ich habe ein bisschen. Dann wäre ja vielleicht zu klären, wie viel Programmatik es denn tatsächlich gibt. Wie viele Anträge sind denn dann wirklich da, wenn es denn davon abhängig gemacht werden soll? Ich meine, wir haben zwei Tage auf so einem Parteitag. Da kann man auch durchaus andere Satzungsänderungsanträge auch hinbekommen. Aber da hast du natürlich recht, Ralf. Da haben wir vielleicht eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und dann kommt noch ein wesentlicher Faktor dazu. Auch mit Hilfe dieser Diskussion und der Argumente, und das werden wir hinterher online stellen, sodass es jeder hören kann, ist ja die Frage, wenn denn die Mehrheit sagen sollte bei der Liquid Feedback INI und einer angemessenen Beteiligung, ohne jetzt eine Zahl zu nennen, wenn die Mehrheit da sehr eindeutig sagt, wir würden ganz gerne einen neuen Vorstand wählen, wie werdet ihr euch dazu verhalten? Das kommt auf die Situation an. Ich sag mal so, wenn die Mehrheit, und da reden wir von einem Quorum, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, wo wir ein solches Quorum sehen, wenn ich mich nicht irre. Dementsprechend sollte man das darauf erstmal abwarten, wie die Situation überhaupt ist. Zum Zweiten ist für mich halt auch wichtig, was an Programmanträgen, Satzungsanträgen und so weiter bis zur Einreichungsfrist vorliegen. Wir kennen uns Piraten. Wir legen die Anträge nicht frühzeitig rein, sondern es geht wieder bis zur letzten Minute, dass die Anträge reinkommen. Komiker, wenn man nur zwei Wochen hat. So, jetzt sag ich mal was. Ich versuche das jetzt freundlich. Ich weiß genau, das wird mir zum Ende raus nicht gelingen. Zart beseitete Gemüter bitte weghören. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen verarscht. Letzte Woche auf der Vorstandssitzung hieß es, wir warten die Anträge ab. Um 10:30 am TDPA morgens hieß es, es ist zu 95% Stimmung im Vorstand, dass wir Programm machen. Um 16 Uhr hieß es, ja, wir hätten gerne eure Programmpunkte, wir sind uns einig. Jetzt kommt als Antwort auf die Frage, wenn denn sich abzeichnet, dass die Leute neu wählen wollen, ja, nee, es kommt ja erstmal auf die Programmpunkte an. Ihr eiert einfach rum. Das ist der Punkt. Ich fühle mich einfach nur von vorne nach hinten verarscht. Es kommen ständig andere Aussagen. Entweder ich habe ein Problem mit dem Zuhören oder ihr habt ein Problem mit dem Kommunizieren. Das kann mit Sicherheit sein, dass wir aneinander vorbeireden. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber es ist so, wir haben am Samstag darüber gesprochen. Wir haben die Situation so gesehen, dass es Sinn macht, ein Programmparteitag zu machen, Programm und Satzung, und halt den politischen Geschäftsführer nachzuwählen. Entschuldigung. Ja? Ich glaube, der viel entscheidendere Punkt an der Stelle ist, dass wir vor allen Dingen keinen Sinn darin sehen, den Vorstand neu zu wählen. Oder zumindest die Notwendigkeit dafür einfach nicht sehen. Wir haben uns ja klar dazu bekannt, dass wir die Sachen machen wollen. Wir haben eine Verantwortung übernommen, wir haben weiterhin Bock darauf. Wir haben das alles durchgesprochen, wir haben die Aufgaben durchgesprochen. Wie gesagt, wir wollen uns die fehlende Position nachwählen, damit das auch funktioniert. Aber wenn wir jetzt anfangen, den Vorstand quasi am Anfang der Bundestagswahlkampf neu zu wählen, da kommen so ein paar Probleme auf, die man vielleicht nicht unbedingt bedenkt. Also zum einen, wenn wir jetzt anfangen, ich hoffe, es kommt nicht dazu, aber irgendwelche Beschlüsse, die wieder nicht allen Leuten zu gefallen jetzt zu treffen etc., sind die quasi auch irrelevant, weil man kann ja in den nächsten ein, zwei Monaten erstmal auf den Vorstand scheißen, weil der wird ja neu gewählt. Es macht uns zum, es will jetzt zwar nichts an die Wand malen, aber der Fall kann einfach existieren, dass wir zum Teil handlungsunfähig werden. Und dementsprechend werden wir viele Sachen auch notgedrungen an den nächsten Vorstand weiterreichen müssen. Ganz anderer entscheidender Punkt ist, wenn wir die Situation haben sollten, dass wir quasi wieder fast komplett ausgetauscht werden sollten, ist dieser Vorstand ohnehin für zwei, drei Monate komplett gelähmt. Also wir haben jetzt schon alle, kann man ja sagen, im Prinzip guten drei Monate im Prinzip gebraucht, bis wir drin waren. Wir hatten zum Glück Carsten und Alex, die halt schon länger dabei waren und uns alle auch einarbeiten und einführen konnten in die ganze Vorstandsarbeit. Aber man darf das einfach nicht unterschätzen, sich in die ganze, erstmal in die ganzen Mechanismen reinzufuchsen, die ganze Verwaltung reinzufuchsen, die Tools reinzufuchsen und dann vor allem noch die ganzen Sachen aufzugreifen, die ja momentan noch laufen. Ist ja nicht so, dass wir ja nicht noch einige Baustellen hätten, mit denen wir uns teilweise schon wochenlang oder einen Monat lang schon beschäftigen und sowas. Das müsste man halt alles komplett von vornherein wieder aufbauen. Also da allein aus dem Grund, da würden effektiv zwei, drei Monate unserer Meinung nach, oder zumindest meiner Meinung nach, wirklich de facto flöten gehen. Und das können wir uns irgendwie auch nicht erlauben. Zumal wir einfach auch gut durchgesprochen haben, gesagt haben, ja, wir haben Bock auf die Sache, wir ziehen das durch, wir sind dafür da und ja. Darf ich bitte mal zwei Sachen? Wenn man nach dem Argument geht, Daniel, dann dürftest du Vorstandswahlen immer nur zu Zeiten abhalten, wo wirklich gar nichts passiert. Sprich, keine Wahl ansteht oder sonst was. Wenn wir die Bundestagswahl hinter uns haben, steht die Kommunalwahl vor der Tür. Das ist dann genauso beschissen und erst recht dann für NRW. Was ist dann das nächste Argument im Herbst? Also keine Vorstandswahlen, erst nach der Kommunalwahl im Frühjahr. Was ist das? Vorstand heißt ja auch nicht, dass wir einen komplett neuen Vorstand wählen. Es kann ja durchaus sein, dass einige auch in ihrer Position bestätigt werden, oder nicht? Ich wollte nur die möglichen Risiken einfach darlegen. Also ich gebe mal zwei Dinge zu bedenken. Wenn ich mich in den Arbeitskreisen umhöre, in denen ich mitarbeite, dann ist da absolutes Unverständnis für einen Programmparteitag. Weil wir alle verstärkt am Bundeswahlprogramm arbeiten und sich da nicht unbedingt etwas ergeben hat, wofür man jetzt Landesparteitag bräuchte. Das andere ist, was eben auch gerade schon kurz gesagt wurde, Neuwahlen heißt ja nicht, dass wir einen völlig neuen Vorstand wählen. Jeder von euch, der weitermachen möchte, kann sich wieder zur Wahl stellen und ich sehe da überhaupt kein großes Problem darin, dass einige von euch oder die meisten wiedergewählt werden. Ja, dafür müssten aber die meisten von uns auch wieder kandidieren. Ja, ich dachte, ihr seid so motiviert, dann würdet ihr das doch tun, oder nicht? Also ich kann für meinen Teil sagen, würde es zu einer Neuwahl kommen, würde ich auch wieder kandidieren. Ich mag mal einen Vergleich anbringen. Wir haben jetzt die Wahl, entweder wir machen das jetzt im April und haben dann vielleicht für Mai und Juni einen nicht ganz so handlungsfähigen Vorstand. Ich finde, handlungsunfähig ist dann ein unschönes Wort. Im Bundestagswahlkampf und weniger Programm für NRW. Oder wir wählen im November neu und haben dann genau zu Beginn der Kommunalwahl einen partiell nicht ganz so handlungsfähigen Vorstand und stehen dann da. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde und wenn das denn so passiert, was ich gar nicht glaube, aber es ist, glaube ich, besser, die zwei Monate den Landesvorstand einzuarbeiten im April, als die zwei Monate den Landesvorstand im November vor den Kommunalwahlen einarbeiten zu müssen. Ja, und ich will jetzt auch mal fragen, gibt es denn hier irgendjemanden, der nicht Vorstandsmitglied ist und da vielleicht noch eine ganz andere Sichtweise drauf hat? Und die zweite Frage wäre dann, hätte ich jetzt andersrum stellen, sondern an den Vorstand, ihr habt die Frage nicht klar beantwortet. Wann würdet ihr denn sagen, na komm, da ist offensichtlich ein Basiswille und dann sollten wir das tun oder setzt ihr euch darüber hinweg? Ich glaube, ich nehme dann einfach mal in die Hand und schreibe dann den Vorstand zwei Anträge, die konkurrierend sind. Da muss er sich für eins von beiden entscheiden. Oder das auf immer und ewig vertagen. gute Polemik, aber grundsätzlich möchte ich noch etwas dazu sagen. Nee, das ist sagen. Keine Polemik, das werde ich machen. Ich werde euch zwei konkurrierende Anträge stellen, indem ich euch beschließen lasse, dass ihr einen inhaltlichen Landesparteitag macht oder einen Neuwahlparteitag. Und dann nagel ich euch fest. Ach, das brauchst du gar nicht, das tun wir schon selber. Weil, also ich kann dir meine Meinung dazu sagen, ich bin für einen programmatischen und Satzungsparteitag und mit einer Neuwahl des politischen Geschäftsführers. Das ist meine Meinung und die da stehe ich auch zu. Punkt. Was ich aber noch sagen wollte mit der Thematik, dass wir, wenn wir im November Vorstandswahlen haben, dass wir dann dieselbe Situation haben, bloß dass dieses dann für die NRW-Wahl, für die Kommunalwahl ist. Die Kommunalwahl ist am 13. Mai, nur mal so als Ansatz, oder? Stimmt nicht, Entschuldigung, mein Fehler, ist im Frühjahr irgendwann. Termin steht noch gar nicht fest. Ja, da wäre dann ein neuer Vorstand hätte sehr viel weniger Zeit, sich einzuarbeiten. Und ob dann einige von euch oder viele von euch immer noch sagen würden, ich mache das gerne weiter, ist eine andere Frage. Jetzt sehe ich das sehr viel gelassener. Und wie gesagt, meine Feststellung, dass aus einigen Arbeitskreisen ich auch schon in denen ich nicht arbeite, ich auch schon gehört habe, was bitteschön sollen wir denn jetzt an Programm für das Land NRW machen, wo wir alle eigentlich mehr oder weniger damit beschäftigt sind, sinnvolle Anträge vernetzt über den ganzen Bund für die Bundestagswahl zu machen. Das kann man sich nicht schnell mal eben mit der heißen Nadel stricken. Die sollten ja wohl auch sinnvoll und durchdacht sein. Oder sollen wir uns hinsetzen und die Anträge für die Bundestagswahl, unser Bundeswahlprogramm mal eben kurz umstricken, auf jedes einzelne Land wieder zugeschnitten und jetzt dann eben hier für NRW. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es kandidieren doch sowieso einige aus dem Vorstand. Warum tun wir nicht einen Teil des Vorstandes neu wählen? Weil dann hätten wir ja auch diesen versetzten Übergang, dass nicht immer der ganze Vorstand ausgewechselt wird und dann können immer die bleiben, die anderen einarbeiten. Das wäre vielleicht sinnvoll, einen Tag Vorstandswahl und einen Tag dann Anträge verabschieden. Ja, und wie willst du demokratisch legitimieren, wer bleibt und wer neu gewählt wird? Indem die das selber entscheiden im Vorstand. Das war wohl nix. Dafür müsstest du einen Satzungsänderungsantrag reinbringen, der dieses vorsieht, aber ich glaube nicht, dass die Basis einen solchen Satzungsänderungsantrag mit einer Zweidrittelmehrheit abstimmt. Könnte nicht der Vorstand zurücktreten, zumindest der Teil, der zur Bundestagswahl sich Chancen ausrechnet, weil dann haben wir wirklich ein Problem. Wenn wir dann im Bach kommen. Das ist Flickschusterei. Das ist Flickschusterei, was du gerade vorschlägst. Und ehrlich gesagt, es ist nicht anhand des Vorstandes, wer da jetzt gerade zurücktreten möchte und seinen Posten räumen will. Das ist nicht deren Entscheidung. Der Sinn der Sache ist eine ganz andere, dass nämlich immer, dass nicht jedes Jahr der Vorstand tauscht, weil die brauchen zu lange, um sich einzuarbeiten. Auf Bundesebene haben wir das Gleiche. Bis sie dann wieder eingearbeitet sind, dann ist schon fast die Zeit wieder rum. Sondern, dass es ein bisschen versetzt geht. Wenn wir schon nur eine Wahlperiode von einem Jahr haben, das ist sehr, sehr wenig, dann sollte zumindest nicht der ganze Vorstand immer getauscht werden, weil das wirft uns wirklich viel zu sehr zurück. Wir treten ja auf der Stelle so. Das haben wir beim letzten Mal bei einer kompletten Neuwahl auch nicht gemacht. Da sind auch Leute wiedergewählt worden und genau das Gleiche ist hier ebenso möglich. Wir haben ja nicht die Situation wie im Bund, dass die gesamte Basis die Schnauze voll hat von dem Vorstand, vom Bundesvorstand, sondern wir haben, soweit ich das weiß, nicht wirklich die Schnauze voll von unserem Vorstand, sondern wenn wir dann Neuwahlen haben, bin ich sicher, dass einige wieder im Amt bestätigt werden wollen, vor allen Dingen, wenn sie sagen, sie würden es gerne mit vereinter Kraft weitermachen. Also ich kann was zu meiner Person dazu sagen. Ich stehe für die Wahl, die ich im letzten Frühjahr bzw. Frühsommer wofür ich gewählt worden bin. Für diese Zeit stehe ich als im Landesvorstand zur Verfügung. Für das Jahr 2014 stehe ich nicht zur Verfügung, weil das Jahr 2014 ist für mich Kommunalwahl und ist rein Kommunalpolitik und da brauche ich alle meine Ressourcen und dementsprechend stehe ich für das Jahr 2014 nicht zur Verfügung. Okay, du bist aber auch nur einer von aus dem Vorstand und du hast jetzt die ganze Zeit für dich gesprochen. Ich würde ganz gerne meine Meinung von Fitz hören, von Daniel, von Chrissy, von Steffi und so weiter. Also für mich ganz einfach, klar mache ich weiter. ich habe aber eigentlich mich auch damals schon wählen lassen mit dem Blick darauf, dass das Ganze wahrscheinlich in Richtung Bundestagswahl läuft. Ich glaube, wann haben wir uns gewählt? Im Juli haben wir gewählt. Und ich sehe, wie gesagt, ich sehe jetzt einfach nicht die Notwendigkeit, jetzt einfach den Vorstand auszuwechseln. Das ist eigentlich mal mein Punkt eigentlich an der Sache. Es, ja, klingt eher so, weil das halt echt so eher danach klingt, also doch, als hätten viele irgendwie von uns so ein bisschen die Schnauze voll und so. Und nur wenn das halt nicht der Fall ist, sehe ich da halt nicht die Notwendigkeit. Aber klar, weitermachen würde ich auch weiter, nach wie vor klar. Ich für meinen Teil werde nicht mehr antreten, wenn wir zur Wahl schreiten. Das habe ich aber auch von Anfang an so angekündigt, dass ich nur eine Periode mache. Ich werde wieder zurück in den Kreis Soest gehen und zu den Sozialpiraten. Ja, also ich würde, wie gesagt, gerne dann nochmal antreten. Mir macht das Spaß. Ich glaube, so schlimm mache ich das auch nicht. Und ich muss halt immer noch mein Diplom fertig bekommen, aber das hätte ich so oder so machen müssen. Egal, ob wir jetzt Neuwahlen im November hätten oder jetzt, das ist eigentlich wurscht. Und ich habe Lust darauf, ich mache das gerne nochmal. Steffi? Ja, bei dem Statement ist es leicht, da kann ich mich anschließen plus eins sagen. Nur ich muss kein Diplom schreiben. Du hast auch noch eine Aufgabe vor dir. Du hast nur ein viertes Kind, aber das hättest du ja auch mit dem Bundestagswahlkampf gemacht. Oder machst es. Okay, dann haben wir von euch zumindest schon mal ein Statement. Das finde ich ganz förderlich. Jetzt ist die Frage, wenn man noch nicht beantwortet, wie viel Basisentscheidung braucht ihr denn, damit ihr sagt, ja komm, die Mehrheit scheint das ja zu wollen. Also, oder wann setzt ihr euch drüber hinweg? Also ich für meinen Teil kann sagen, drüber hinwegsetzen, gefällt mir persönlich gar nicht. Ja, und ab wann wir eine Mehrheitsentscheidung haben, was das Votum ist, das kann ich jetzt gerade so spontan nicht beurteilen. Also ich meinte das Beispiel, wenn nur 10 Leute mit abstimmen und sagen, wir sind für eine Neuwahl, dann wäre das sicherlich ein Grund zu sagen, naja gut, das ist nicht repräsentativ. Ab wann fändet ihr es denn repräsentativ? Also, wie viele Leute haben wir auf dem letzten Parteitag gehabt? 380 auf der AV Pampa. Auf also, den letzten LPT waren es sogar 500. Also wenn so viele Leute zum Beispiel abstimmen würden und das Ergebnis eindeutig ist, dann glaube ich, bräuchte man nicht drüber diskutieren. Also 10% von wie viel 1000 Leute sind wir, sind aber nicht gleich 500 beziehungsweise 600, ne? Wir sind 6600 im Landesverband. Oder habt ihr Blödsinn erzählt? Nee, die Zahl stimmt, aber die Gesamtzahl der Mitglieder halte ich bei der Vorgabe einer Entscheidung für relativ irrelevant. Also ich würde schon gucken, wie viele Leute so aktiv sind und wie viele Leute da auch kommen. Ja, aber hier wurde gerade die Zahl von AV Pampa genannt, dass die sich dafür einsetzen müssen. Und das ist ja, das entspricht ja eigentlich nicht dem den 10%, ab denen man einen Antrag einreichen kann, oder? Nee, also ich habe tatsächlich nochmal in der Satzung nachgeschaut zu dem Thema und es ist so, dass 20% einen Parteitag herbeiführen können. Das ist natürlich schon sehr viel, finde ich. Maike ist übrigens keine Redeliste. Wer was sagen möchte, kann einfach sprechen. Das ist einfach eine Diskussion hier. Und falls es nebenan zu laut ist, sagt mir Bescheid, dann versuche ich, meinen Mitbewohner leiser zu stellen. Also 20% ist nahezu nicht zu schaffen. Ja, das ist schon krass. Aber ich glaube, es ist doch durchaus nachvollziehbar, wenn man sagt, das, was auf so einem Parteitag, auf einem Wahlparteitag, greifen wir schon hoch, so üblicherweise da ist, ohne jetzt eine genaue Zahl auf den Kopf zu nennen. Auch wenn ich, wenn ich als Vorstandsmitglied würde sagen, wenn 400 Leute abstimmen und von 400 Leute 350 sagen, wir wollen einen neuen Vorstand, würde mir das als Vorstand so viel zu denken geben, dass ich es nicht ignorieren würde. Aber das ist nur meine Sicht. Ich würde gerne vorlesen, was der Jörg schreibt. Auf Jörgs Meinung lege ich übrigens auch immer sehr viel Wert. Jörg sagt also, 20% wären ein Zwingen. Die Beteiligung in der Höhe von einem LPT ist ein Vorschlag. Darf ich gefragt, Chrissy, beziehst du dich auf Paragraph 6a Absatz 2? Wenn du gerade den Link hast, könntest du ihn mir kurz schicken. Ich bin gespannt. Vorstell sind 5% und nicht 20. Hust. Bitte nochmal. In Paragraph 6a2 steht, ein 20stel der Mitglieder, das sind 5%, nicht 20%. Ja, darauf wollte ich hinaus. Entschuldigung, ja, Mathe und so. Und ich wünsche mir einen Vorstand, der endlich mal einen Arsch in der Hose hat und Entscheidungen fällt und nicht so viel darauf guckt, was die Basis will, sondern einfach mal top-down Ansagen. Gut, so einen Vorstand will ich zum Beispiel nicht haben, Coxy. Top-down finde ich ehrlich gesagt scheiße, Goxi. Arsch in der Hose und klare Meinung sagen selbst, finde ich prima, aber bitte nicht top-down. Ja, das kommt ja eh nicht dazu, dafür ist es viel zu viel Verwaltungskram bei uns. Also. Entschuldigung, Michael. Entscheidet der Vorstand sowieso, was wir von LPT haben werden, oder? Ich habe nur gesagt... Ich habe nur gesagt, kommt es nicht auf das Thema an. Es gibt gewisse Dinge, kann der Vorstand einfach entscheiden, und es gibt gewisse Dinge, da sollte man sowohl Meinung als auch manchmal Abstimmung von der Basis einholen. Wie zum Beispiel bei viel Geld. Bei was? Ich habe dich nicht verstanden, Steffi. Wenn es um viel Geld geht zum Beispiel. Ja. Genau da zum Beispiel nicht, weil auch da kommt es aufs Thema an. Oder anders gesagt, wenn es einfach eine Standardausgabe ist oder wenn ich einfach zum Beispiel einen Parteitag beschließe, der halt dann gemacht wird mit irgendeinem Ziel etc., dann ist das halt eine Aufgabe, eine ordinäre Aufgabe eines Vorstands. Wenn ich jetzt hingehe und einfach 200.000 Euro an Bayern verleihe, weil die sollen damit mal Wahlkampf machen oder verschenke, noch besser, dann wäre das natürlich wieder was anderes. Puh, danke. Du wolltest gerade 200.000 Euro an Bayern verschenken. Nein, ich wollte dich gerade erschießen lassen. Schönen guten Abend. Hallo. Ich habe das Gefühl, dass eine Frage vom Tobi nicht beantwortet wurde. Bitte. Ich glaube, der Tobi hat eben gefragt, wenn ich das richtig verstanden habe, wie viel demokratische Legitimation oder wie viel basisdemokratische Legitimation braucht ihr denn? Darüber diskutieren wir gerade. Meiner Meinung nach steht die Art und Weise der demokratischen Legitimation in der Satzung. Der Landesvorstand ist von der Basis auf dem Parteitag gewählt worden. Für eine bestimmte Amtsdauer. Und ich sehe nichts Verwerfliches darin, diese Amtsdauer einzuhalten. Wenn irgendjemand der Meinung ist, dass er der Unterstützung der Basis nicht mehr hat, muss er das nicht im Kollektiv mit Rückfrage machen, sondern hat er jederzeit die Möglichkeit, aus dem Landesvorstand zurückzutreten. Alle anderen, die der Meinung sind, dass sie die Unterstützung der Basis noch haben, können gerne so lange im Amt bleiben, bis der nächste reguläre, satzungsgemäße Parteitag ohnehin turnusmäßig eine Neuwahl vorsieht. Ich habe mit diesem Vorgehen, so wie das in der Satzung vorgesehen ist, keinerlei Probleme und deswegen auch ein gewisses Maß an Unverständnis für die Aufregung, die hier zu herrschen scheint. Ehrlich gesagt geht auch das so ein bisschen halt in die Richtung, weswegen ich nicht die Notwendigkeit dieser Vorstandsneuwahl sehe, weil ich höre relativ, also insgesamt höre ich halt relativ wenig von Leuten, die gesagt haben, dass sie die Schnauze voll von uns haben. Auf der anderen Seite höre ich relativ viel Gepoche auf diese Vorstandsneuwahl und ich weiß einfach nicht, warum wir uns die in dem Sinne antun sollen und dadurch einfach de facto Zeit und wieder Energie flöten geht, wenn es gar nicht nötig ist. Man muss ja nicht immer die Schnauze voll haben und ich glaube, ein Großteil hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden, aber ich würde zum Beispiel nicht jeden wieder wählen in diesem Vorstand. Und diese Chance, das mitzuentscheiden, die wird mir dann genommen. Also das einzige Problem, was ich damit habe, nicht, dass ich unbedingt einen neuen Vorstand wählen will, aber ich wüsste effektiv nicht, was wir auf einem Programmparteitag an sinnvollen Programmen haben sollten, die jetzt in dieser Kürze unbedingt gelöst werden müssen und unbedingt eingebracht werden müssen oder können, weil, wie gesagt, es ist eigentlich nicht wirklich etwas da. Okay, dann gehen wir doch mal vielleicht ein bisschen weg von dem reinen Begriff Programmpartei. Aber wie gesagt, wir haben vor, diesen einen Posten nachzuwählen, das kostet halt, was Ralf vorhin nicht angesprochen hat. Wir haben auch noch die Diskussion mit dem Länderfinanzausgleich, wo zumindest wir drauf von ausgehen, dass das locker einen halben Tag in Anspruch nimmt. Dabei mal zu diskutieren, wie die Gelder in Zukunft, ne, quer mit den Landesverbänden ausgewichtet verteilt werden sollen und so weiter. Halt. Steffi, glaubst du, das nimmt einen halben Tag in Anspruch? Also ich glaube, dass ich das von der Zeit her ganz schwer einschätzen kann. Ich denke schon, dass da einiges noch an Diskussionsbedarf akut aufkommen kann, ja. Also was den Antrag von Swanhild betrifft, werden wir mit Sicherheit heiß diskutieren. Ich glaube, dass in der Basis gar nicht viel darüber diskutiert wird, über den Antrag von Swanhild, sondern eher über Alternativen. Ja, sicher. Wo wir gerade mal bei dem Thema sind, um über Alternativen zu sprechen, mache ich am Freitag eine Mumble-Runde um 20.30 Uhr. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Ich werde da sein. Swanhild freut sich bestimmt, wenn ich komme. Kommt sie denn auch? Ach, ich dachte, sie kommt. Ach ja, das wäre Swanhild untypisch. Nee, stimmt. Die wird ja keine Zeit haben. Kommt doch erst zur nächsten Vorstandssitzung. Na, immerhin. Also ich sag's mal so. Der Jörg hat eben richtigerweise geschrieben, wenn ich mich nicht irre, stimmt das, was er schreibt, April und November. Beides ist turnusmäßig. Insofern sage ich es mal, ich versuche mal das so zu formulieren, der Vorstand soll im Rahmen dessen, was laut der Satzung vorgesehen ist, das tun, was er für richtig hält. Ich bin sicher, die sind sich der Termine von Wahlen bewusst und ich glaube, die sind durchaus in der Lage, eine vernünftige, faktenbasierte und so weiter weitsichtige Entscheidungen diesbezüglich zu treffen. Und solange das der Fall ist, habe ich kein Problem. Und ich wäre da gar nicht so aufgeregt, wie manch anderer jetzt so sein scheint. Also aufgeregt sehe ich hier niemanden. Ja, es galt halt nur, das einfach mal sachlich, das Für und Wider eines Programmparteitages zu diskutieren. Und da kommen wir ja langsam auch wirklich näher. Ja, es wurde ja einiges an typischer piratiger Kampfrhetorik verwendet und das finde ich nicht so schön. Vielleicht mal noch eine Frage an Tin Machine. Du hast eben gesagt, Satzung, wegen Satzung, was habt ihr denn so ungefähr am Start? Ja, da so einiges. Einmal das mit dem Paragraphen 8, das ist ja dieses Tool, was man da für Entscheidungen zwischen zwei LWTs nutzen kann. Das wäre eine Sache, die, wenn wir es schon in der Satzung haben und alle Welt spricht über eine SMV, dass man das zumindest dann schon mal irgendwie umsetzen kann. Dann sind noch so kleinere Bugs drin, wie zum Beispiel mit dem Wohnsitz, Erstwohnsitz, angezeigter Wohnsitz und so weiter und so fort. Dann die mit der Aufstellung von Fremdkandidaten in Anführungsstrichen und noch einige kleine Logical Fails, die so in der Satzung mittlerweile drin sind. Also die PG hat da wohl mehr als eine ganze Liste und genug Einzelne haben auch schon mehr als genug gefunden. Und eventuell sollte man auch mal über eine veränderte Strukturordnung nachdenken, weil vom VKV-Prinzip sollte mittlerweile gerade zur Kommunalwahl doch deutlich abgegangen werden. Was sollte das? Bitte? Was soll das davon abgegangen die Gleise werden, hat er verstehen. Gesagt. Wenn also, überhaupt zu verstehen. Wenn du die VKV-Frage tatsächlich diskutieren willst, dann brauchen wir tatsächlich 2 Tage dafür. Yeah, Soest Reloaded. Ja. Das VKV-Modell ist ja eben in der Lage, beides abzubilden. Also ich verstehe die Ansage gerade nicht. Kannst du das mal genau erklären? Also den Unterschied kennst du ja. Also wir zum Beispiel sind ein Flächenkreis und jede Menge kleine Rechte weit auseinander. Mit einem eigenen zentralen Vorstand, eigener Schatzmeisterei und Co. haben wir nicht das Problem, auch vor Ortschaften mal eben einzelne Flyer zu bestellen und Co. geht zum Schatzmeister ab, dafür Ende. In der Außenwirkung auf Kommunalebene kommst du so auch deutlich besser an. Wir haben selber gemerkt, als VKV ohne offiziellen Ansprechpartner, hört sich jetzt wichtig an, aber wirst du kaum beachtet. Sobald du aber irgendwo irgendeinen hast, der irgendwo Titel hier Namen stehen hat und schon hast du eine ganz andere Aufmerksamkeit. Also ich wette mit dir, dass ein KV eher Pressemeldungen in der Presse stehen hat als ein VKV. Also diese Erfahrung haben wir zumindest hier in der Umgebung. Ist okay. Die Argumente kennen wir alle. Die kennen wir aus 2009 bis 2011 ungefähr geschenkt. Das ist aber keine Frage der Satzung. Den KV gründen kannst du auch mit dieser Satzung. Das ist so gedacht, dass du ein VKV oder ein KV hast, beides geht. Oder ein Piratenbüro, alles geht. Diese Satzung verhindert nichts davon. Das heißt, es ist also keine Satzungsfrage, ob du ein VKV oder ein KV hast. Ganz bestimmt nicht. Haben wir jetzt diese anstatt Crew versus KV-Debatte und es ist die VKV versus KV-Debatte? Nee, die Debatte geht ja nicht. Das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Diese Debatte kann es nicht geben, weil die Satzung keines der Modelle in irgendeiner Form bevorzugt, sondern ganz klar, der Fokus dieser Satzung war, tatsächlich zu sagen, das ist alles möglich eben mit dieser Satzung und deswegen verstehe ich diese Ansage nicht. Ich würde dich da bitten, die Satzung nochmal genauer zu lesen. Michael, muss ich unterstützen. Michael, ich schlage dir vor, wir machen es kurz und du sprichst mich am Sonntag drauf an, wenn ich die AV bei euch leite. Genau. Ich mag noch ein Argument bringen, was gegen eine Programm-LPT spricht. Faktische Umsetzbarkeit. Wenn ich mich jetzt hinsetze, oder der AK sich jetzt hinsetzt, wir, welcher AK auch immer, und einen Programmantrag schreibt, haben wir dafür im Moment genau noch 2 Wochen Zeit, weil ich glaube, da hat niemand so wirklich mit gerechnet. Herr Abgeordneter, push to talk bitte. Danke. Sorry. So, das heißt, ich habe 2 Wochen Zeit, einen Antrag zu schreiben, in den ich zwar reinschreiben kann, was schön ist, mir aber um den Rest keine Gedanken machen kann. Rest meint Folgendes. Wenn ich bis November Zeit habe, einen Antrag zu schreiben, kann ich mir erstens überlegen, was kostet das Ding, was ich da fordere. Zweitens Rücksprache halten, wie setzt man das um. Drittens Rücksprache halten, möchte die Fraktion das umsetzen? Hat die Fraktion da vielleicht auch noch Ideen? Kann Rücksprache mit Referenten halten. Und habe den entscheidenden Vorteil, wenn ich das Ding zu einer Sitzung, zu einem LPT im November einreiche, steht man genau vor der Frage, welche Änderungen möchte man im Haushalt dieses Jahr einbringen. Wenn ich jetzt einen einbringe, ist die Standardantwort logischerweise, wenn man ein bisschen nachdenkt, steht nicht im Haushaltsplan. Im November kann ich sagen, dann schreiben wir es aber rein. So, man kann jetzt sagen, okay, das kann man im halben Jahr auch noch tun. Ja, kann man. Aber Politik geht relativ schnell. In einem halben Jahr können die Sachen schon wieder völlig außerhalb irgendwelcher Dinge liegen. So, das heißt, wir haben den Vorteil, wir können die Sachen alle absprechen. Das heißt, wir haben eine Chance, dass die Sachen, die wir dann schreiben, tatsächlich auch mal zu einer Umsetzung kommen und nicht einfach nur, weil wir es toll finden, in einem Programm stehen. Wäre es vielleicht eine Alternative, einfach mal ein LPT ausfallen zu lassen? Die Idee kam mir auch gerade. Wie viel müssen wir denn machen? 1 oder 2 im Jahr? Wir müssen eigentlich nur den Wahlparteitag regelmäßig halten, oder? Ich glaube, das gibt dann ein Problem mit der Verteilung der Gelder wegen der Parteienfinanzierung, weswegen das schon im April stattfinden sollte, damit wir da eine basisdemokratisch legitimierte Variante haben. Sonst muss der Vorstand das alleine entscheiden. Und ganz ehrlich, bei der Entscheidung, Autonomie des Vorstandes hin oder her, aber über 200.000 Euro kann er nicht. Alles klar, das wusste ich nicht. Also brauchen wir ihn definitiv. Jörg schreibt, dann haben wir die Parteifinanzierung noch, vielleicht sollte da ein Nicht hin oder so, kann er nicht, die Satzung regelt das, der Vorstand kann das Geld zurückstellen oder muss es verteilen. Richtig, das regelt Anhang B in unserer Satzung. Was heißt das denn jetzt zu Deutsch? Das heißt zu Deutsch, es muss auf einem LPT entschieden werden, wie die Gelder der Parteienfinanzierung verteilt werden. Ich dachte, das regelt die Satzung. Ja, und die Satzung regelt momentan, dass wir diese nicht so verteilen können, wie Swanhild es sich vorstellt. Und dementsprechend müssten wir die Satzung ändern. Ja, das stimmt. Aber wir müssen auch keine 2 Tage Parteitag machen, oder kommt der 2. Tag quasi gratis? Nee, ne? Also, komm auf die Sichtweise an. Also, prinzipiell für die Technik und sowas macht das relativ wenig Unterschied, ob wir 1 oder 2 Tage machen. Wenn wir so eine Halle anmieten, ist ja der Unterschied zwischen 1 und 2 Tagen auch geringer. Der größte Kostenunterschied ist sicherlich, liegt sicherlich bei den Mitgliedern wegen einer Abreise, Verpflegung etc. Zu dieser Frage, ob die Satzung geändert werden muss für den Länderfinanzausgleich. Das nächste Mal glaube ich, dass keine Satzung irgendeines Landesverbandes bisher einen Länderfinanzausgleich vorgesehen hat. Von daher werden die vermutlich alle gegen ihre Satzung verstoßen haben. Dann regelt die Satzung eigentlich nur die Verteilung der Gelder, die vorhanden sind. Wenn man diesen Länderfinanzausgleich nimmt und sagt, Moment, das Geld steht uns in dem Fall nicht zu, dann wäre es tatsächlich so, dass der Länderfinanzausgleich vor der Satzung steht, sprich die Gelder abgezweigt werden, bevor das überhaupt zum Tragen kommt. Und das Dritte wäre einfach eine Einfügung des Länderfinanzausgleiches in der Satzung, was also jetzt auch keine große Satzungsarbeit ist, sondern einfach nur der Verweis darauf, Finanzmittel aus dem Länderfinanzausgleich fließen so oder so rein oder raus, wie es gerade lustig ist in diesem Länderfinanzausgleich. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, ich hatte eigentlich darum gebeten, dass NRW sich mal ein bisschen darüber unterhält, wie denn so ein Länderfinanzausgleich tatsächlich aussehen könnte. Und ich halte es nach wie vor für den richtigen Weg, tatsächlich zu sagen, ja, wir installieren diesen Länderfinanzausgleich langfristig, wie gesagt, Ewigkeitsklausel oder whatever mit Verfallsdatum, wie man das auch immer macht, so dass tatsächlich diese Verteilung der Mittel auch langfristig gerecht geregelt ist, weil es ja jetzt eben genau das Problem war in dieser Diskussion, die wir auf dem Bundesparteitag hatten, dass halt Swanhild im Vorfeld angekündigt hatte, man könnte das Ding ja Ende des Jahres oder auf dem nächsten BPT wieder kassieren. Und was dann den Beigeschmack hatte, dass einfach Swanhild nur mal eben NRW abkassieren wollte. Und noch was zum Länderfinanzausgleich, was mir da wichtig ist, es wird immer davon geredet, was wir für Gelder bekommen, die uns nicht zustehen, weil sie durch Einnahmen anderer generiert wurden. Für mich steht da auch noch die Frage im Raum, wie viel Einnahmen hätten wir denn generiert, wenn wir die Wahl nicht gehabt hätten? Also wie hätte es dann mit den Finanzen ausgesehen? Und vor allen Dingen, wie viel Mittel haben wir tatsächlich eingesetzt, um dieses Ergebnis zu erzielen? Man kann ja sich einfach sagen, hey, das hättet ihr normal nicht gekriegt. Ja, das hätten wir auch nicht gekriegt, wenn wir die Wahl nicht bei der Wahl nicht teilgenommen hätten. Oder das hätten wir auch nicht gekriegt, wenn wir die Kohle nicht in den Wahlkampf gesteckt hätten. Das ist also nicht so einfach, wie es von Swanhild da behauptet wird. Ja, das kriegt er halt nicht oder das steht euch halt nicht zu, weil das durch die Einnahmen anderer generiert wurde. Ist Steffi eigentlich wieder da? Schade. Ja, Hallo, hast du das alles gehört, was der Kai gesagt hat? Nein, ich war gerade bei unserer Tochter. Ach, schade. Also kurz zusammengefasst, Kai hat gesagt, das ist nicht so einfach, wie Svanel sich das vorstellt. Ja. Ja, und halt auch in Frage gestellt, ob es in der Satzung tatsächlich drinstehen muss. Und wenn es dann drinsteht, halt wirklich nur mit einer Fußnote oder whatever, mit einem kleinen Satz, der sagt, dass der Länderfinanzausgleich der Satzung überstellt ist oder so. Aber dafür würde ich halt den Länderfinanzausgleich auch langfristig in der Bundessatzung tatsächlich installiert haben wollen. Da sind wir einer Meinung. Also neben dem Finanzausgleich, den ich halt auf einer Parteiform, wie auch immer, gerne besprochen hätte, ist mir auch wichtig, dass wir mal festlegen, zum Beispiel auch für die Öffentlichkeitsarbeit, was wir in NRW sagen, wie viele Leute für einen Antrag oder gegen einen Antrag abgestimmt haben sollen, damit wir irgendwie eine Art Meinungsbild formuliert haben, mit dem man vielleicht auch ordentlich in der Pressemitteilung arbeiten kann. Das wäre sicherlich was ganz schön wäre, um damit auch mal so ein bisschen arbeiten zu können und das nicht nur als Deko zu haben, dieses Liquid Feedback. Also im Grunde haben wir sowas in der Satzung schon drinstehen. Ja, aber ich erinnere mich an die Diskussion, die wir hatten. Da waren wir relativ am Anfang. Fitz, ich glaube, du warst da mit mir einer Meinung, dass wir da gerne das auch mitverwenden wollen und andere Leute sahen das halt irgendwie anders und dass man da einen bestimmten Prozentsatz haben muss. Und das ist auch was, so wo ich gerne ein bisschen Basislegitimation für hätte, was man wann wie machen kann. Also ich kann es ja mal eben vorlesen und also die Zahl, die da drin steht, finde ich ein bisschen heftig. Also Satzungs- und Programmänderung, Paragraph 8, Absatz 2. Zwischen zwei Landesparteitagen können Änderungen der Landessatzung, Programme und Wahlprogramme vorgenommen werden, wenn mindestens 2/3 der Mitglieder des Landesverbandes sich mit dem Antrag auf Änderung schriftlich oder in einem vom Landesparteitag legitimierten Werkzeug einverstanden erklären. Und 2/3 sind dann jetzt im Moment 4.000 noch was. Schriftlich wäre dann die Urwahl, ja? Ja. Ja, das zu erreichen dürfte sehr schwer sein. Ziel war es tatsächlich damals zu sagen, wir greifen mal das Tool nicht vor, aber wir wollen eigentlich sowas wie eine SZV haben, beziehungsweise eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen zwischen den Parteitagen, die Basis trifft. Und dafür brauchen wir eigentlich auf einem LPT einen Beschluss, dass es ein Tool gibt oder beziehungsweise, dass ein Tool für solche Zwecke legitimiert wird. Im Fokus hat man damals natürlich Liquid Feedback. Das stellt sich aber deutlich schwieriger dar, als wir es uns angenommen hatten damals, weil die Beteiligung ja doch eher mau ist. Ja, die Beteiligung ist mau, weil die Verbindlichkeit fehlt. Ja, das ist halt diese Sache, wo sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz beißt. Also das war auch damals Teil der Diskussion. Entweder wir machen jetzt, spielen das ganze Spiel so rum, dass alles, was irgendwie, alles, was abgestimmt wird, wird ernst genommen. Daraufhin haben die Leute das Gefühl, sie verpassen was, melden sich an und nehmen dann mit teil. Oder wir lassen das jetzt halt so lange liegen, bis genug Leute kommen. Und wenn da eh nichts Spannendes passiert, warum soll man sich dann da anmelden? Ja, aber dafür gibt es eine relativ einfache Lösung. Ich sag mal so, wenn das wirklich das Problem ist, dann muss man tatsächlich auf dem nächsten LPT verkünden, okay, wir planen jetzt Liquid Feedback als dieses Tool einzuführen und wir gehen jetzt dafür in die Evaluation. Weil wenn du sagst, wir machen es jetzt, dann kriegst du die Diskussion wieder, die mit den gleichen Argumenten hier hüben wie drüben. Wenn du aber sagst, wir planen es zum nächsten LPT, dann wird sich die Diskussion auch danach verlagern und du wirst tatsächlich sehen, wie ernst die Leute diese Ansage nehmen. Ja, aber dann muss man trotzdem diese Zahl verringern, weil 4.000 Leute das Ganze bewerben, wie du willst, so viel wirst du nicht zusammenkriegen. Ja, aber es geht ja nur um 2/3. 2/3 heißt ja nicht zwingend, dass die 2/3 des LVs sind, sondern 2/3 heißt ja im Liquid Feedback tatsächlich der Grundgesamtheit. Und dafür musst du dann halt nur festlegen, wie viel also eine Grundgesamtheit vielleicht mal festlegen, die eben nicht 100% vom LV ist, die dazu führt, dass so ein Antrag überhaupt behandelt werden darf. Steht aber in der Satzung, 2/3 der Mitglieder des Landesverbandes. Ja, ist mir klar. Aber die Satzung ist auch kein in Stein gemeißelt. Das sind keine Gebote. Das kann man alles ändern. Da muss man nur ein bisschen kreativ sein. Können wir denn nochmal zur Ursprungsfrage zurückkommen? Ich hätte da auch noch so eine zusätzliche. Ja, gerne. Nur damit ich es mal so ein bisschen greifen kann, weil irgendwie sind wir ja nicht viel weiter. Wie viele Wahlprogrammanträge würde denn eurer Meinung nach einen Wahlprogrammtag rechtfertigen? Wie sollst du das ernsthaft beantworten? Weil, wie gesagt, die Anträge kommen eh erst sowieso erst immer rein, wenn man offiziell, wenn der offizielle Parteitag dafür steht. Also das gilt sowohl aus dem Land als auch auf Bundesebene. Da tut sich ja gar nichts. Sie müssen das vorher wirklich adäquat einschätzen. Ja gut, aber entweder oder. Irgendwann muss man mal eine Entscheidung fällen. Und wenn ihr das jetzt davon abhängig macht, und Björn hat es vorhin schon gemacht, das ist jetzt schon ein bisschen komisch, dass das jetzt kommt, aber gut, nehmen wir das jetzt erstmal so hin. Dann würde doch aber dann spätestens mal an dem Tag dann gefragt werden, okay, wie viele Anträge haben wir denn? Ja, wir haben dann 10 Programmanträge. Würden wir dann dafür einen Parteitag machen, Wahlprogrammparteitag? Oder kann man dann auch vernünftigerweise sagen als Vorstand, naja, also wir sehen ja, so viel ist da nicht, aus Richtung der Basis die Stimmung auch eher für eine Wahl. Ja, was macht ihr dann? Dann deswegen sage ich ja auch, bezeichne das Ding nicht bitte nicht unbedingt als Programmparteitag, weil wir locker einen Tag Programm füllen könnten, abseits der reinen Programmatik. Also ich hatte ja angesprochen, Satzungskram, dieses Finanzzeug, was ich eben angesprochen hatte, soll jetzt in den Parteitag bitte nicht auf den darauf festlegen, dass wir definitiv nur Programm machen, weil das trifft die Sache halt nicht. Und wir werden sicherlich genug zu tun haben. Aber also, ich muss den Tobi jetzt mal gerade ein bisschen unterstützen, dass die Frage kommt, seid ihr ein bisschen selber schuld, weil ihr selber in den Raum gestellt habt, wir entscheiden auf dem TDPA mit Hilfe der AKs, ob sie genug Programm haben oder nicht. Das muss ich sagen, war halt die Ansage von euch. Und wenn man dann die Frage stellt, wie viel ist denn genug, finde ich diese Frage durchaus legitim. Da muss ich zustimmen. Ich muss übrigens den Alex entschuldigen, der ist krank heute. Also er hat das ja auch gesagt und der ist halt leider, liegt im Bett. Das Problem an der Sache, weil er extra dafür durch die ganzen Räume eigentlich durchgelaufen ist und das mal so ein bisschen abzuklappern. Nee, das stimmt nicht. Nicht? Also das mag sein, dass er das gesagt hat, aber weder bei unserem Vormittags- noch bei unserem Nachmittagsblock war der Alex bei uns im Raum. Weder noch. Also ich bin selber mit ihm durchgegangen, beziehungsweise war draußen und alleine 3 Räume habe ich gesehen, wo er drin war. Also Acker Drogenpolitik und Acker Gesundheit war er. Er hat bei uns an die Tafel geschrieben, von wann bis wann die Anträge eingereicht werden müssen. Da wurde aber nicht groß was zugesagt. Ich habe gefragt. Also das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass beim ersten Mal die Ansage kam, man sah sich zu 95% sicher. Und beim zweiten Mal hatte er dann gesagt, dass er gerne Bescheid hätte, hinter wie viele Anträge wir haben. Und da habe ich dann nicht mehr nachgefragt. Also da habe ich in andere Sachen gefragt. Vielleicht lag es auch daran, dass wir in der anderen Etage waren, dass deswegen der Raum übersehen worden ist. Also es war keine Wertung des Ganzen, es war nur eine Feststellung von mir. Ja, nur mit einer klaren Aussage ist das heute echt schwierig hier. Also ja, was willst du auch im Grunde sagen? Ich bin mal ehrlich, was willst du auch im Grunde sagen, wenn du in der Frage immer das mit dem wann ignoriert ihr die Basis und so ein bisschen unterwürfig reinmacht? Weil was willst du eigentlich sagen? Nee, das wäre mir zu plump und das ist auch nicht meine Art. Ignoriert ihr die Basis, wäre ja schon fast polemisch. Aber dass die Frage da so, also du bist ja auch ein Stück Basis, Daniel, und die Frage, dass die so, die musst du doch nachvollziehen können, dass man irgendwas Greifbares haben möchte, woran man nachvollziehen kann, warum es am Ende das eine oder das andere wird. Und bisher ist nichts, aber wirklich gar nichts Greifbares bekommen und dann habe ich die Sorge, dass dann einfach so entschieden wird und dann kann man nichts mehr dran ändern. Und die Sorge ist, glaube ich, im Moment nicht ganz unberechtigt. Also ich kann nochmal für mich sprechen an der Stelle. Nachdem, wie ich den Samstag erlebt habe und nachdem, was wir zusammen gesprochen haben mittags, steht für mich eigentlich außer Frage, dass wir das, was Fitz halt am Abend angekündigt hat, sprich also keine Vorstandswahl machen. Das ist für mich eigentlich klar gewesen. Gut, das heißt aber auch, egal, was viele Piraten sagen, das heißt, du für dich würdest sagen, ich zieh das durch. Da haben wir wieder diese ignoriert in die Basis im Hintergrund drin. Das hängt halt davon ab, wie sich das jetzt entwickelt. Weil natürlich will ich nicht drauf scheißen, wenn jetzt auch mal alle Leute sagen, können wir mal das Feedback, oder so wie du das willst. Wenn jetzt alle Leute ankommen, wirklich alle sagen, nee, wollen wir auf jeden Fall nicht, natürlich will ich da nicht drauf scheißen, so, aber das ist halt schwierig auszulosen, bis zu welchem Grad man eben halt sagt, so, in Anführungszeichen, wir ignorieren das jetzt, bitte vorsichtige Anführungszeichen, weil das, allein das auszusprechen, da fühle ich mich halt unwohl bei, also du verstehst sicher, was ich meine. Also ich bin ja jetzt kein Satzungsnerd, ne? Aber ich meine, wir können ja nur einmal die Einladung rausschicken. Und wenn wir dann das Datum X haben und dann sehen, es sind total wenig Anträge, also wir können ja nicht sagen X und wenn X am Ende toll ist, dann machen wir das und wenn X am Ende scheiße ist, dann machen wir Y. Also sowas, das geht doch nicht, oder? Das wäre auch schlecht, weil du brauchst dafür verschiedene Hallen. Ich habe meine Antwort jetzt auch gerade nicht von der Antragsanzahl abhängig gemacht, sondern von dem, was von dem Basisbekunden. Macht mal eben bitte ganz kurze Pause. Ich höre, ich verzerre sehr, muss mal eben raus und wieder rein. Bin sofort wieder da für die Aufzeichnung. Danke fürs Wagen. Wir haben geschwiegen wie die Lämmer. Ach, ihr habt schon alles abgesprochen in den 3 Sekunden. Ja, wir sind eigentlich fertig. Wir können jetzt aufhören. Also wir haben gerade gesprochen, wir lösen NRW auf. Komplett. Den Vorstand, die Partei oder ganz NRW so an sich? Das ganze Land. Die Basis. Den ganzen Landesverband. Also wir haben jetzt kurz besprochen, wir lösen den Landesverband auf, ja, und die Basis natürlich auch. Und dann werden wir die Pony-Partei gründen. Wir werden in NRW in Bielefeld um und alles verschwindet in ein schwarzes Loch. Chrissy, das hast du falsch verstanden. Wir lösen ganz NRW auf. Dann bin ich dafür. Dann können wir wieder diese Sache mit Rheinland und Westfalen machen. War das geil. Und dann wird Bildungspolitik endlich Bundessache. Nein, dann ist es Ländersache des Landes Westfalen oder Rheinland, Sami. Vergiss es, du kommst mit der Nummer nicht mehr durch. Ja, ich komme mit der Nummer durch. Wart's ab. Darf ich nochmal technisch auf die Frage von Chrissy antworten? Voll gerne. Also die Einreichungsfrist für Änderungsanträge, Satzung, Programm, wie auch immer, ist 6 Wochen und die Einladungsfrist ist 4 Wochen. Das heißt also, dazwischen liegen noch 2 Wochen. Das ist ja verrückt. Das ist auch eine Sache, die schleunigst geändert werden sollte. Noch ein Satzungsänderungsantrag. Wir kriegen das Wochenende voll. Ja, und feiern müssen wir auch, nicht vergessen. Ja, wie gesagt, zur Not machen wir am Ende noch ein bisschen LAN-Party. LAL-Party? Dafür ist das Netzwerk meist zu schlecht. Ja, oder Geschäftsordnungsanträge gibt es da ja auch noch, ne? Ich weise darauf hin, dass mit LANs nicht geschlagen werden darf. Ja, aber das würde das Netz hergeben, oder? Ich schlage nur mit WLAN. Aber ich habe mal so eine generelle Frage zu, was denkt ihr denn darüber, Entschuldigung, wenn man einen politischen Geschäftsführer nachwählt? Ja, wann sind denn die Vorstandswahlen? Das ist ja die große Frage dann. Nein, wir haben ja vor, einen Satzungsänderungsantrag einzubringen, der uns die Neuwahl von Leuten dynamisch erlaubt und auf Partei, damit Leute ausgeschieden sind. Ich gehe auch mal schwer davon aus, wenn wir den stellen würden, dass das ja auch angenommen werden wird, weil das spricht im Grunde dagegen. Insofern kann man davon ausgehen, dass wir an diesem Wochenende, wenn es jetzt so kommt, einen politischen Geschäftsführer neu wählen werden. Ich provoziere mal so einen Beißreflex. Nehmen wir jetzt mal an, ein Drittel des Landes, der Piraten des Landesverbandes NRW sind ein bisschen angepisst, dass man keine komplette Neuwahl macht, sondern Programmgeschwurbel und sagt sich dann, tja Leute, den Satzungsänderungsantrag könnt ihr euch aber in die Haare schmieren. Und ich glaube, ein Drittel kriegst du zusammen. Das könnte ziemlich haarig werden mit dem Satzungsänderungsantrag dafür. Ja, dann beißen Leute so alles eigene Fleisch. Die fahren extra dafür hin, um uns die ganze Partei zu trollen. Ich würde sogar extra zu einem LPT fahren, um so den einen oder anderen abzuwählen. Björn, das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben, wie kommst du auf die Idee, so viele wollten diesen Vorstand absetzen? Es geht nicht um den Vorstand absetzen. Ich glaube, man muss noch nicht mal der Meinung sein, den Vorstand absetzen zu müssen. Ich habe zu, wie viel seid ihr? 8 noch, ne? Ja. Ja. Ich habe zu 7/8 mit diesem Vorstand überhaupt kein Problem, wenn dieser Vorstand bis Ende November im Amt bleiben würde. Das ist nicht der Punkt. Ich sehe nur Sinn und Zweck eines Programmparteitages nicht. Darf ich da noch mal eben kurz reinhaken? Hinzu kommt nochmal die da Geschichte. Da ist gerade in der in dem Chat auch noch was geschrieben Strafen worden. Ihr redet gleichzeitig. Das noch gar nicht so Andreas. Das Wahlprogramm an. Fängst du nochmal neu an? Das war Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn machen, weil wir auch ja, eine Landtagswahl oder sonst was. Ich bin über diese blöde App drin. Das sehe ich dummerweise. Andreas, nicht du, die Britta soll nochmal neu anfangen. Und ich glaube, wir sind noch weniger da. Also wenn ich Britta, mein Britta, bitte, hallo. Gesundheit mit dabei. Die Pflege telefoniert scheinbar. 2010. Britta, ich freue mich, wenn wir Anträge einbringen, aber das sind wirklich keine Grundsatzanträge. Tobi, kannst du mit der Britta kurz sprechen? Britta, kannst du mich hören? Wir wollten das nicht. Britta, kannst du mich hören? Ja. Also, das Problem war, dass du zu ungefähr 90% der Zeit von anderen Leuten gleichzeitig eingequatscht wurdest und man dich leider nicht gehört hat. Und so sehr wir dir auch zuriefen, du hast nicht aufgehört und neu angefangen. Würdest du alles, was du gerade gesagt hast, nochmal sagen? Okay, Entschuldigung, habe ich tatsächlich gerade nicht gehört. Also gerade in den Chatraum ist gerade noch mal was reingeschrieben worden, was ich bis jetzt zumindest noch nicht so auf dem Schirm hatte, dass ein Wahlprogrammantrag zu diesem Zeitpunkt eigentlich keinen Sinn macht, weil wir nun mal eine Bundestagswahl vor uns haben und keine Landtagswahl. Die nächste Landtagswahl ist noch eine ganze Zeit hin. Dafür jetzt schon Wahlprogramm zu schreiben, ist recht sinnfrei. Und Grundsatzprogrammanträge, glaube ich, hat irgendwie gar keinen AK auf dem Schirm. Also ich war gestern im AK Gesundheit mit drin, habe da die Pflegeanträge vorgestellt, die ich wahnsinnig gerne im Wahlprogramm hätte, aber die sind nur wirklich keine Grundsatzanträge. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt allen gerade so bewusst ist irgendwie. So, jetzt der Andreas, der was sagen wollte. Der ist jetzt taubstumm, oder? Nee, das ist diese Kack-App. Ich höre Britta zum Beispiel gar nicht. Also ich höre einige Leute, einige höre ich nicht. Das ist kein böser Wille von mir, dass ich Leute platt quatschen möchte. Ich wollte nur noch einmal auch wieder den Landtag ansprechen, das, was Schreibreform gerade schon sagte. Wir haben dort drin effektiv, glaube ich, auch bessere Mittel, wenn wir das im Herbst mit dem Wahlprogramm machen, beziehungsweise mit dem Grundsatzprogramm und dort ein paar Sachen den 20 Piraten an die Hand geben. Weil das dann einfach von den Terminen da drin her besser passt. Die ganzen Schnittstellengespräche, die wir so zurzeit haben mit diversen AKs, die müssen ja auch erst vorher noch geführt werden. Und das schaffen wir bis dahin nicht, wenn wir da irgendwie Programm machen. Von daher wählt doch einfach jetzt in Ruhe einen Vorstand. Erweckt nicht ständig den Eindruck, als wenn ihr euch darum drücken wollt und dann ist gut. Ich wollte eben, als der Björn das mit dem Satzungsänderungsantrag gesagt hat, für die eine Nachwahl des politischen Geschäftsführers, ist mir eine lustige Idee gekommen, zu der ich jetzt möchte, dass ihr vergesst, dass ich im Vorstand bin. Und zwar, wenn wir beschließen, dass wir einzelne neue Vorstandsämter wählen können, dann könnte das unter Umständen bedeuten, dass... Weg? Kannst du mich nicht mehr hören? Ich höre dich. Ich höre dich auch. Okay, dann rede ich einfach weiter. Dann könnte das bedeuten, dass halt auch andere Ämter neu gewählt werden können. Ja, aber das ist... Das ist menschlich eine komische Nummer. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dafür mussten Leute zurücktreten. Und ich glaube, die Idee ist ja satzungstechnisch richtig. Aber ich möchte keinem Vorstand unter den Maßstäben den Druck aussetzen, dass Teile der Basis, wenn es auch nur wenige sind, laut und deutlich Rücktrittsforderungen irgendwie ihn jeden Tag 8-mal an den Kopf schmeißt. Also das ist nicht ganz so schön. Das wollte ich ja auch damit einfach nur zu bedenken geben. Und ich habe es nicht mitbekommen, weil ich rausgeflogen bin. Durch die Satzungsänderung zur Einzelwahl des politischen Geschäftsführers ermöglichen wir auch Einzelwahlen anderer Vorstandsämter. Und der Herr Björn hat dann gerade nochmal zusammengefasst, dass es dadurch dazu kommen könnte, dass man sich des Öfteren am Tag schon mal anhören müsste, dass der eine oder andere von uns vielleicht doch auch neu gewählt werden sollte. Dazu habe ich nur eine Anmerkung. Ich glaube nicht daran, dass es immer, dass diese Was-wäre-wenn-Möglichkeiten wirklich so schlimm werden würden. Andererseits ist man Getrolle auch sowieso als Vorstand gewohnt und ich glaube, dann müssen die Leute, die sich das antun, dann mal ein bisschen mehr dickes Fell mitbringen. Oder eventuell Einsicht zeigen, wenn es berechtfertigt ist, ne? Geht aber auf dem LPT sowieso nicht, weil da müsstest du ja potenziell reinschreiben, wir könnten eventuell vielleicht unter Umständen alle Vorstände neu wählen. Man kann einen Prozentsatz einführen. Nein, kann man nicht. Genau, so kann man 15% Getrolle aller Tweets am Tag gegen Person X. Wie kann man denn nicht reinschreiben können, wir wählen 30% des Vorstands vielleicht neu? Nein, das geht auch nicht. Natürlich könnten wir, wenn wir wollten. Der Alte bemüht sich schon eine ganze Weile, inklusive Wortmeldung im Chat, mal was sagen zu dürfen. Ja, mir gibt's doch keine Wortmeldung. Hier ist eine lustige Sprechstunde. Genau, wir machen Party am LPT. Wir haben hier mal nichts zu tun. Ihr seid ja gerade an der Themenfindung. Was haltet ihr davon, wenn wir darüber diskutieren, als welche Enquete-Kommission wir als Landtagsfraktion in den nächsten 3 Jahren haben wollen? Weil die Fraktion wird sich ja auch nicht drüber einigen. Gar nichts. Ich bin dafür, dass der Landesvorstand irgendwas beschließt, was wir auf dem nächsten LPT machen. Und die Diskussion, die so unsäglich immer endlich beendet. Darf man noch ein ganz anderes Thema reinbringen? Und zwar mal eine Frage, wie die Leute hier in NRW folgendes Problem sehen. Wie sieht das aus, wenn wir Piraten zu Vorträgen einladen, die einen Honorar bekommen von 4.000 Euro und das über Spenden ablaufen lassen? Wenn man das macht, dann kannst du einfach austreten und in die FDP eintreten. Also der Preis ist der Preis, der normal für Vorträge genommen wird. Das ist jetzt nicht ja, aber wir sind nicht die Partei, die normal ist. Wolltest du Steinbrück einladen, dann kannst du 15.000 abrechnen. Ich meine das ernst. Wir haben hier ein Angebot vorliegen von einem Piraten, der Vorträge hält, die total bei uns das Konzept passen, die 4.000 Euro normalerweise kosten. Also er kostet 4.000 Euro, um diesen Vortrag zu halten. Das macht er vor Firmen. Und er würde das quasi ja hin und her spenden. Ihr kennt das Spielchen, ja, Parteienfinanzierung, bla bla. Würde er es uns ermöglichen? Die Frage ist, lehnen wir sowas kategorisch ab oder ist das eine Überlegung wert? Ablehnen. Wir sind Piraten. Sowas machen wir nicht. Das ist eine ganz linke Geschichte. Vollkommene Zeitverschwendung, dem hört sowieso keiner zu am Parteitag. Und wenn, es ist 2 Minuten später, ein Ohr rein, anderes wieder raus, will überhaupt nichts bewirken. Nee, nicht Parteitag. Wir haben so gute Schulungen untereinander. Da weigere ich mich einfach, dass die guten Leute bei uns das alles kostenlos machen und wir dann irgendeinen für 4.000 Euro einladen. Ich bin total dagegen. Ja, wenn ihr jetzt mal kurz innehaltet und mit dem Umherwerfen eurer Meinung einen Moment abwartet, habe ich da mal eine Rückfrage. Soll es heißen, du hast irgendwo einen Kreisverband und da soll für 4 Kilo ein Vortrag gehalten werden? Mehr oder weniger ja. Es geht darum, dass ein... Okay, reicht. Warte. Nein, ich warte nicht. Das war das, was ich wissen wollte. Wenn ihr es euch nicht... Hören nur ich nichts mehr? Wenn ihr es euch nicht auch ohne Spende hättet leisten können, dann wird es auch nicht wirksam für die Parteienfinanzierung. So, und ich hätte auch eine Rückfrage. Haben wir eigentlich jetzt eine themengebundene Sprechstunde oder offen, dass jeder über das gerade reden kann, was ihm auf dem Herzen liegt? Genau. Also ich habe jetzt kein Gedicht auswendig auf der Pfanne, könnte aber eventuell ein Liedchen vortragen. Nein. Du weißt, dass wir dich dann stumm stellen, ne? Alle. Die internationale Radbert. Der singt, das ist Kompromat. Also eigentlich war es ja so, dass wir jetzt erstmal über den Landtag, über den Landesparteitag sprechen wollten und wie viel Programm da ist und so weiter. Und wenn das dann irgendwann fertig ist, dann machen wir offene Redet über was ihr auch immer möchtet Runde. Und das fände ich, glaube ich, auch so sinnvoll. So, damit ist für mich klar, ich werde für die nächste Landesvorstandssitzung 2 Anträge stellen, weil er nicht aus dem Arsch kommt. Also ich würde ja gerne Maß fragen, aber ich muss da vorausschicken, bitte nehmt mir das nicht böse. Ich würde gerne mal von dem Vorstand wissen, es sind ja, weiß ich nicht, 5, 6 Leute hier. Wie schätzt ihr eigentlich selber eure Arbeit ein, die ihr geleistet habt, seit ihr gewählt worden seid? Und wenn ihr vielleicht auch der Meinung seid, wie der eine oder andere Basispirat, dass das noch nicht so perfekt war, wie wollt ihr euch noch steigern? Ich fang gerne an. Also um es fair zu beurteilen, dazu muss man ein längeres Essay verfassen. Das Hauptproblem, also ich mache ja viel Tracker-Beantwortung bei uns und im Prinzip würde ich sagen, ich mache das im Prinzip ganz gut. Problem an der Sache ist allerdings, man wird schnell von vielem einfach sehr, sehr schnell überschlagen. Also es gibt halt auch, das ist, glaube ich, jedes Hauptproblem bei der Sache. Es gibt halt Wochen, da kommen 50 bis 100 Anfragen rein. Viele Leute auch immer mal zu dem selben Thema, mal zum anderen Thema, mal zu einem Thema, dann 5 Tickets und da teilweise den Überblick zu behalten und das irgendwie zu koordinieren, das ist, glaube ich, das größte Problem an der ganzen Sache. Es gibt Phasen, wo es ruhiger ist, da läuft es auch wesentlich besser, da läuft es auch wesentlich effektiver. Es gibt leider halt auch immer Momente, wo man einfach mal demotiviert wird, gerade wenn so Phasen aufkommen, wo halt viel gebasht wird und sowas, da sollte man vielleicht an der Stelle noch ein bisschen, bitte nicht falsch verstehen, ignoranter werden. Aber so ein bisschen ist das sicherlich auch nicht verkehrt bei der Arbeit, leider. Aber insgesamt, ich kann es halt schwer abschätzen, eben weil ich ja nur die Trackarbeit mache. Und wenn ich im Vergleich daran ziehe, was wir damals übernommen haben an der Menge und was wir jetzt halt noch haben, sieht es eigentlich ganz gut aus. Genau, Selbsteinschätzung ist immer so eine tolle Sache. Und jetzt war ich wahrscheinlich der Einzige, der das gemacht hat, oder hat sich so ein Vollhaus gemacht. Hast du nicht, ist alles in Ordnung. Ich finde nur die Frage an sich, ich habe da zwar Verständnis für, aber ich finde das jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die aus dem Vorstand, die jetzt hier sind, so quasi sagen sollen, ja, über sich selbst Rechenschaft ablegen. Finde ich nicht so ganz okay. Also wenn du das gewöhnungsbedürftig findest, dann sollen die es ein paar Mal machen, dann hast du dich dran gewöhnt. Sehr gut, das muss ich alles sagen. Aber wenn sowas gewöhnungsbedürftig wird, heißt das, dass wir uns irgendwann dann gewöhnt haben, dass solche Fragen normal wären, dann sind wir alle in der falschen Partei. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Eigentlich ist es doch so, Evaluationskultur, das wollten wir doch mal etablieren, ne? Damit wir immer wieder besser werden. Das klappt eine AG, ja, super. Das Problem ist, dass man dann Ziele vereinbaren muss, weil es ist, glaube ich, aus meiner Sicht so, dass der Landesvorstand Prioritäten hat, die von Teilen der Basis nicht geteilt wird. Ob das jetzt aber richtig oder falsch ist von der Basis oder vom Landesvorstand, das möchte ich nicht bewerten. Aber ich zum Beispiel hier als Schatzmeister, die Steffi weiß das, sie hat andere Prioritäten wie ich und dementsprechend hat man auch andere Meinungen zu Themen, aber sie liegt damit ja nicht falscher oder richtiger. Ja, grundsätzlich würde ich auch gerne zu der Frage noch was sagen, weil ich glaube, wir als Vorstand, der wir jetzt gewählt sind, machen den Umständen entsprechend eine gute Arbeit. Es gab mit Sicherheit auch bei mir Zeiten, wo ich liebend gerne eine bessere Arbeit gemacht hätte, aber aus den Umständen heraus sie nicht gemacht haben konnte. Aber rundum, wenn wir alles zusammenfassen, glaube ich, dass wir eine gute Arbeit machen. Steht die Frage noch weiter im Raum, dann beantworte ich die auch. Ich denke, brauchst du nicht, Steffi. Also ich bin auch der Meinung, ich grätsch einfach mal rein. Nein, also ich bin auch der Meinung, dass der Vorstand eigentlich eine relativ gute Arbeit abgeliefert hat. Nein, relativ hört sich falsch an, eigentlich eine hervorragende, insbesondere Steffi. Wie gesagt, die ganze Geschichte Finanzen ist, soweit ich das weiß, endlich in Sack und Tüten. Sie machen eigentlich alle ihr Job überhaupt kein Thema. Sei das der ein oder andere mal über die Stränge schlägt oder mal gar nichts macht und nur die Hände in den Schoß legt. Ich denke, das ist auch normal und rein menschlich. Das, was mich ein bisschen stört, das, was mich wirklich stört, ist eigentlich der Hickhack. So nach dem Motto, ja, wir warten mal auf den Programmparteitag, vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Anstatt gleich zu sagen, wisst ihr was, Leute, wir haben nichts. Okay, jetzt steht, machen wir jetzt im April was oder machen wir es erst im November? So, die Frage hätte man stellen können, weil jetzt Wahlprogramm oder irgendwelchen Gedöns zu machen, wirklich vor der Bundestagswahl, finde ich ein bisschen widersinnig, weil wir haben Bundestagswahl und keine Landtagswahl und 2014 sind erst die Kommunalwahlen, wo man dann wieder was machen müsste. Alles andere stellt sich mir in dem Fall nicht. Ich würde eigentlich wirklich sagen, entweder man lässt im April den Parteitag komplett ausfallen in Gänze und nutzt die Chance oder nutzt die Zeit, um die Wahlen vorzubereiten und macht das im November oder als Alternative, man macht tatsächlich im April einen Wahlparteitag. Weil, wie gesagt, wir haben momentan wirklich das Problem, dass uns die Leute nicht hinterherlaufen, um uns wählen zu können, so wie es zur Landtagswahl war, sondern wir müssen mittlerweile den Leuten hinterherlaufen, dass sie uns wählen. So, und das ist im Grunde genommen auch mit der Pressegeschichte eine Sache. Und wenn wir jetzt einen Wahlparteitag machen, also das ist so die Idee, die dahinter steckt. Im April ein Wahlparteitag wird definitiv darüber berichtet. Und ich denke mal, dass das einen positiven Effekt hätte. Alex meint zwar, dass man einiges an Zeit braucht, um sich einzuarbeiten. Ja, richtig. Das ist der einzige Knackpunkt, den ich sehe. Aber im Grunde genommen könnte die Basis eigentlich ein positives Zeichen mitnehmen, könnte eventuell den einen oder anderen austauschen und diese gesamte Streitkultur doch in eine positive Geschichte umwandeln. So nach dem Motto, wir können jetzt arbeiten, wir müssen mit unserem Vorstand zusammenarbeiten, weil sie sind sowieso neu und wie hast du schön, neue Besen kehren gut. Und dann kann man eigentlich viele Geschichten doch Hand in Hand miteinander durcharbeiten. Ob das nur Basis-Vorstand, Vorstand-Basis oder wie auch immer ist. Aber das wäre so eigentlich meine Idee. Darf ich mal ganz kurz was zusammenfassen, weil ich das Gefühl habe, wir kommen nicht zu Potte. Wir drehen uns im Kreise. Roxy möchte gerne mehr Eier, das ist seine ganz persönliche Dauermeinung, habe ich Verständnis für. Das andere ist, wir haben jetzt einen einzigen Punkt, einen wirklichen Punkt für einen Landesparteitag. Das ist der Satzungsänderungsantrag in Verbindung mit Abstimmung, wie wollen wir umgehen mit dem Länderfinanzausgleich. Das ist für mich bisher der einzige wirklich sinnvolle Punkt. Ansonsten sehe ich nichts. Ich halte die Poldev-Nachfrage auch für sinnvoll und durchaus einige Sachen, die noch satzungsspezifisch angesprochen wurden. Also das widerspricht ja einem solchen Parteitag nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, wir kommen nicht weiter. Ich will das mal eben kurz zusammenfassen, was ich jetzt verstanden habe. Wir wissen nicht genau, wie viel Programmatik relevant wäre, um einen programmatischen Parteitag zu machen. Wir gucken uns das an, wenn die Frist abläuft. Das ist in 2 Wochen. Und wenn die Frist, aber man legt sich jetzt auch noch nicht fest, was dann der ausschlaggebende Punkt wäre, um zum Beispiel für ein Wahlprogramm Parteitag zu sprechen und wie viel Basis das entscheidet, das haben wir jetzt vielleicht mit diesen 5% von Michels Einwurf vorher so ein bisschen mal gehört. Ob das dann so ist, wissen wir auch nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, wenn ich jetzt fies bin, sage ich, wir haben heute keine Vorstandssitzung und können heute nichts entscheiden. Oh. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass ihr jetzt was entscheiden sollt. Also was ich tatsächlich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass eine Entscheidung aufgrund einer bestimmten Basis angesagt wird. Und wenn man dann nachfragt, wie ist die Basis für diese Entscheidung, kommt nichts. Das finde ich ein bisschen ärgerlich und es macht den Eindruck, dass man sagt, ich habe das Gefühl, nachdem ich das gesehen habe, dass genug Programm da sein könnte. Und ich finde nicht, dass wir so eine Entscheidung nach Gefühl machen sollten. Ich unterstütze das, wenn ihr sagt, wir haben so und so viel Satzungsanträge und so viel Programmanträge, damit kriegen wir das voll und damit ist das gut. Dann unterstütze ich diese Entscheidung und alles ist schön. Oder ihr sagt, wir haben die nicht und möchten das und das wählen. Nur würde ich gern wissen, wie die Basis eurer Entscheidung ist. Und das habt ihr angesagt, dass ihr eine Basis für eure Entscheidung auf dem TDPA wollt. Und da sehe ich immer noch keine Antwort drauf. Entschuldigung. Okay, ich fange mal dazu an, abschließend zum Gespräch. Also meine Basis der Entscheidung war das Gespräch untereinander nochmal. am TDPA, ob wir vor allem die, wie es halt bei uns intern läuft, ob wir Bock haben, alle weiterzumachen, ob wir das auf jeden Fall durchziehen wollen. Das Resultat daraus war positiv und deswegen, wenn jetzt nicht, wie gesagt, signifikant irgendwas total auf die Füße fällt und hier der Riesenaufschrei losgeht und ich wirklich sehe, okay Leute, ihr wollt alle definitiv eine Neuwahl, was für mich aber auch irgendwie heißt, ihr wollt unseren Vorstand nicht mehr, dann würde ich mich da nicht feststellen, aber ansonsten werde ich weiterhin dafür stimmen, dass wir keine neue Vorstandswahl machen. Einfach mal, um für mich persönlich eine klare Abschlussansage dazu zu machen. Das ist aber okay, danke, das war eine sehr klare Aussage. Dankeschön. Daniel, ich möchte keinen Programmparteitag, heißt aber nicht, ich möchte den Vorstand nicht, der jetzt da ist. Weil ich möchte den Vorstand neu wählen, kann auch heißen, ich will den Vorstand wieder. Ja, es geht ja hier wirklich absolut nicht darum, dass wir abgewählt werden sollen. Das ist mir und ich denke einigen anderen auch mehr als klar. Es geht darum, einfach den vernünftigsten Zeitpunkt zu finden. Und ich persönlich muss sagen, ich hatte aus verschiedensten Gründen meine Bedenken. Machen wir Programm oder machen wir Wahlparteitag? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Personaldiskussionen wieder anzustoßen? Der ein oder andere sieht es so. Ich muss sagen, ich finde es auch nicht schlimm, also überhaupt nicht, jetzt Vorstandswahlen zu machen, weil wir turnusmäßig demnächst eh wählen müssen. Von der Einarbeitung her, ja, kann man sagen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, da jetzt, je nachdem, wie viele neue Leute kommen, da einzuarbeiten, aber es ist schwierig in jedem Fall, egal was wir machen, ob wir jetzt Programm oder Wahl machen. Insofern, ja, bin ich für beides offen, wenn es denn ein ordentliches Programm gibt. Mir ist wichtig, dass wir über die Parteienfinanzierung sprechen, ein paar Satzungsänderungsdinge, die auch wichtig sind, besprochen werden und der Rest ist mir an der Stelle eigentlich egal. Nachteil von eben kurz nur blöd ausgedrückt, aber ihr wisst ja hoffentlich in der Masse, was ich meine. So, jetzt können die anderen. Ja, ich habe es zumindest so verstanden und dementsprechend, ich sehe es genauso wie Daniel. Und da ich noch ein bisschen andere Vorstandsarbeit habe, werde ich mich jetzt verziehen Richtung AGÖA. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao. Danke dir auch. Wenn ich dann noch einmal kurz so reingrätschen darf. Es ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, dass es nicht so sinnvoll ist, sich jetzt vor einer Bundestagswahl dann nochmal mit Personalien zu beschäftigen. Die Frage ist nur, wie sinnvoll es ist, vor einer Bundestagswahl sich mit Landesthemen zu beschäftigen, weil eh den Kopf eigentlich gerade bei Bundesthemen haben. Das zum einen. Und dann nochmal zum anderen, was ich gerade schon mal gesagt habe. Ich finde das eigentlich total wichtig, dass es jetzt nicht viel Sinn macht, ein Wahlprogramm zu verabschieden. Moment mal kurz. Weil wir jetzt eine Bundestagswahl vor uns haben und die nächste Landtagswahl ist noch 4 Jahre hin. Und wir werden dann jetzt ein Grundsatzprogramm schreiben müssten. Und für Grundsatzanträge hat, glaube ich, nur wirklich kein AK in der Schublade liegen. Und deswegen sage ich nochmal, wir kriegen auch locker einen Tag gefüllt mit anderem Kram und nicht unbedingt mit dem Programm. Ja, ich denke mal auch, ich weiß nicht, ob du vorhin da rangehen. Ich weiß nicht, ob du vorhin schon dabei warst, aber wie gesagt, wir haben halt noch genug andere Themen auf der Agenda, sodass das sowieso kein reiner Programmparteitag werden würde. Also wir kriegen locker einen Tag mit mindestens, wenn nicht mehr, mit anderem Kram gefüllt. Zumal auch keiner von uns weiß, wie das im Bund weitergehen wird mit unserem schönen BUFO, denn das wird ja auch sicherlich in NRW nochmal Wellen schlagen und es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, erstmal die Entscheidung abzuwarten, wie es da weitergeht. Können wir nicht auch irgendwie prinzipiell uns... Sorry, ich weiß auch nicht, es hakt. Naja, ich höre mich selber aber jetzt nicht mehr. Können wir nicht auch prinzipiell über den Wahlkampf an sich uns ein bisschen auf so einem Landesparteitag beschäftigen? Was wir irgendwie machen wollen oder uns zu motivieren oder... Nee, dafür haben wir Mumble. Dafür. Okay, das... Dieser Vorschlag kommt mir sehr gelegen, weil das etwas ist, was ich ohnehin sagen wollte. Das ist mir in den vergangenen paar Wahlkämpfen jedes Mal aufgefallen, dass wir leider auf den Infoständen viel zu viele Leute rumlaufen haben, die von verschiedensten Themen nicht den leisesten Hauch einer Ahnung haben und auch ziemlich viel Zeug verzapfen, was eigentlich so gar nicht im Programm drin steht. Ich fände es unter Umständen mal ganz hilfreich, wenn wir die Vorträge, die wir normalerweise durch reisende Vortragspiraten, nenne ich die mal, auf den Stammtischen erleben, mal bezogen auf bundespolitische Themen, zentral auf einem Parteitag von ein paar hundert Leuten bekämen, denn dann ist auch die Presse da, um zuzuhören. Ich hätte nichts dagegen, wenn man halber Tag darauf verwendet würde, 3 oder 4 ein- oder eineinviertelstündige Vorträge zu wichtigen, zentralen politischen Themen zur Bundestagswahl zu hören, die landläufig von Piraten gerne als Kernthemen bezeichnet werden. Auch ja, Mike, das ist in der Vorbereitung, das ist schon sehr gut von dir auch wahrgenommen. Und es wird Schulungsangebote geben, die sowohl ReLive wie auch im Mumble, wie auch über entsprechende YouTube-Videos angeboten werden, sodass dann auch jeder Pirat sich so bedienen kann, wie es für ihn am besten ist, um eben möglichst viele Infostand-Piraten fit zu machen, um dass sie sich selber fit machen können, beziehungsweise auch in diesen Seminaren fit gemacht werden. Und dazu meine Anmerkung. Erstens, hier ist auch real. Entschuldigung, ich kann das nicht lassen. Zweitens, eine solche Veranstaltung, wo Leute hingehen, um sich zu informieren, ist gut für Leute, die da hingehen wollen und sich informieren wollen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber bei uns ist das so, die Leute, die hinterm Infostand stehen und Mist reden, weil sie vorher nicht zugehört haben, auf dem LPT meistens auch da sind und Mist reden und nicht zuhören. Also ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ich möchte Björn da sogar noch ausdrücklich recht geben. Das Problem, was wir haben, ist, dass wenn nicht alle Leute, abgesehen davon, dass ich vielleicht auch zu denen gehöre, die keine Ahnung haben, dass die nicht mehr an den Stand stehen sollten, dann würden wir keine Stände mehr machen, weil wir niemanden mehr hätten. Und das Problem ist, dass die Leute zu Schulungsmaßnahmen gehen, die eh Interesse haben, aber du nicht die Masse erwischt an, ich sag mal, mehr oder weniger Passiven, die du aber brauchst, um eben Straßenwahlkampf zu machen. Also das finde ich ein bisschen problematisch. Zudem möchte ich nicht derjenige sein, der entscheidet, nach Prüfung, wer geeignet ist, einen Stand zu machen und wer nicht. Im schlimmsten Fall gibt's Battlecards. Also Husky, deine Beschreibung finde ich stark übertrieben. War nirgendwo die Rede davon, irgendjemanden davon abzuhalten, am Infostand zu stehen. Sondern es war lediglich damit die Hoffnung verbunden, dass bei einem zentralen Ereignis wie einem Landesparteitag, dem auch viele Piraten über das Streaming folgen, es möglich ist, das eine oder andere bundespolitische Thema an Leute zu vermitteln, die sonst keine Berührungspunkte dazu haben. Und die in deren Aufmerksamkeit dieses Thema auch sonst vielleicht gar nicht gerückt wäre. Weil, wie ich eben schon sagte, der angenehme Nebeneffekt ist, dass da die Presse anwesend ist. Und wenn dann 4 Vorträge kommen, die jeweils eine Stunde über unsere Programmatik reden, so eine Presse vielleicht auch irgendwas davon aufschnappt, was verwertbar ist. Und dass wir nicht mehr dauernd als die programmlose Partei dargestellt werden. Das klingt jetzt eher so nach teurer Showveranstaltung für Presse. Jo, bei mir. Nee. Wenn es ein vernünftiger Vortrag ist und da sitzen 300 Leute im Publikum, dann gibt es welche, bei denen was hängen bleibt, garantiert. Aber doch bitte nicht auf dem LPT, also da gibt es ganz andere Geschichten. Also das kostet uns dann zu viel Aufwand und Zeit. Und die Hälfte der Leute wird mit Sicherheit dann draußen rumstehen, rauchen. Auch die Nichtraucher werden dann plötzlich zu Rauchern, das kannst du knicken. Ich finde es überraschend, wie groß das Desinteresse der Piraten an unseren wichtigsten Themen gehalten wird. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee verdammt gut. Was sind denn unsere wichtigsten Themen, würde mich da mal interessieren. Das kannst du notfalls über ein geeignetes Mittel herausfinden lassen. Zwischenfrage. Darf ich mal bitte eine Zwischenfrage stellen? Der AKÖA hat eigentlich schon angefangen und ich wollte wissen, ob wir jetzt noch irgendetwas Erhebendes, Wichtiges zu dem ursprünglichen Thema zu sagen haben, sonst würde ich mich nämlich verabschieden und nach oben gehen. Netterweise haben die eben angekündigt, dass sie halt warten, bis sie hier fertig sind, aber tatsächlich werden jetzt irgendwie komplett neue Sachen kommen, obwohl das eine Christlichsvorrunde ist. Ich wollte ja mal ansprechen, ich wollte mal nachfragen für ein bisschen mehr Ruhrgebietskoordination. Also jetzt sind wir jetzt weg vom Thema, ja? vom ursprünglichen. Ich frage ja, wenn man mir sagt, ne, komm Anna mal wieder, geht das auch? Ich glaube, ich hätte eben eine andere Antwort auf die Frage geben sollen. Was unsere wichtigsten Themen sind, ich glaube, wenn man das fragen muss, könnte es hilfreich sein, sich die Gründung der Piratenpartei nochmal anzugucken und da zu blättern, welche Themen seinerzeit aktuell waren. Das sind immer noch unsere wichtigsten Themen. Ja, siehst du, da sind es halt unterschiedliche Meinungen. Ich habe zum Beispiel letztens eine Veranstaltung gesehen. Halt doch mal kurz inne und lass mich das zu Ende ausführen. Es dauert nicht sehr lange. Wir wissen alle, welche Themen die Piratenpartei gar nicht erst anfassen braucht, weil der Wähler, wie in Niedersachsen zuletzt gesagt hat, dafür brauche ich euch nicht für, da wähle ich das Original. Und es gibt ein paar Themen, die nur wir besetzen, wenn wir es richtig machen. Und dazu zählen meiner Meinung nach die Netzpolitik. Wir sind die einzige glaubwürdige Partei in Deutschland, die in der Lage wäre, eine Netzpolitik anzubieten, die nicht so kaputt detailliert wurde wie bei den Altparteien. Wir sind die einzige Bürgerrechtspartei in Deutschland. Wir haben die beste Drogenpolitik aller Parteien in Deutschland. Und bei allen drei Themen machen wir den Fehler, dass wir es in der Öffentlichkeit nicht vernünftig genug darstellen. Denn das ist das, wo die anderen Parteien im Grunde entweder nichts zu bieten haben oder so wie die Grünen seit 30 Jahren immer nur davon reden, aber wenn sie Regierungsverantwortung haben, nichts dafür tun. Darf ich mal zwischendurch fragen, bevor ihr weiter diskutiert, ist das noch Rahmen der Sprechstunde oder darf ich die Aufzeichnung beenden? Das ist ein Vorschlag, den man auf dem Parteitag durchführen könnte. Und ich glaube, das gehört dann noch dazu. Also das sind drei Themen, bei denen ich kaum glaube, dass eine Mehrheit der Piraten bestreiten wird, dass sie zu unseren wichtigsten Themen gehören. Da wird es sicher auch noch andere geben, die ähnlich wichtig sind. Aber das sind drei, die hoffentlich unumstritten sind, denn wer irgendeins von diesen drei Themen für umstritten hält, der hat sich vielleicht nicht so genau über die Piratenpartei informiert, bevor er eingetreten ist. Und deswegen finde ich es nur gerechtfertigt, wenn wir diesen Themen auch eine gewisse Breite, auch auf einer Großveranstaltung der Partei, bieten. Also sprich, ich halte es nicht nur für keinen Fehler, sondern für eine ausgesprochen gute Sache, wenn wir uns mal die Zeit nehmen, um solche Themen an einer sehr prominenten Stelle, wie zum Beispiel einem entsprechend gestalteten Landesparteitag, dann darzustellen. Das wäre mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht hilfreich. Na guck, hat ja doch lange gedauert. Aber darum geht's mir gar nicht. Es geht nicht darum, was du glaubst, was die Analyse ist, warum wir in Niedersachsen Stimmen geholt haben oder nicht. Es geht auch eigentlich gar nicht darum, was du glaubst, was die Kernthemen sind. Fakt ist, darüber herrscht keine Einigkeit bei uns Piraten. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, da saß ein Ponada, da saß Isabel, die quasi Listenkandidat 14-15 ist oder irgend sowas, und Udo Vetter, Listenkandidat 2. Und die wurden gefragt, was ihr wichtigstes Thema ist, was sie halt in den Parteiwahlkampf reinbringen wollen. Und alle drei haben ein anderes Thema genannt. Und das war bezeichnend, das war auch nicht schlimm, aber ich glaube nicht, dass da so eine Einigkeit herrscht, wie du sie skizzierst. Ich würde gern auch was dazu sagen aus meiner Erfahrung heraus. Ich halte die Idee, einen Landesparteitag für sowas wie eine Vortragsveranstaltung zu benutzen, für nicht geeignet. Grundsätzlich finde ich die Idee einer Piraten-Großvortragsveranstaltung nicht so verkehrt. Man könnte einen Hörsaal in der Uni mieten dafür oder sowas. Das machen und das Ganze dann auch noch über das Mumble streamen, alles gut, finde ich in Ordnung. Nur finde ich, ist ein Landesparteitag nicht der Ort dafür. Sehe ich auch so. Höre ich Janis nur nicht oder hört ihr Janis also, auch nicht? Ich höre dich wieder, Christi. Nee, Janis hat, also der Wirkungstreffer hat gerade, glaube ich, gesprochen. Oha, ja. Nicht zu hören. Ich sag's mal so, um mal eben kurz auf die Ohrfeige zu antworten, die mir rechts und links um die Ohren gehauen wurde. Also falls irgendeiner meint, dass Netzpolitik als zentrales Thema der Piratenpartei nur meine Meinung ist und ich damit in irgendeiner Weise isoliert dastehe Oder falls jemand der Meinung ist, dass die Bürgerrechte als zentrales Piratenparteithema nur meine Meinung sind und ich isoliert damit dastehe. Wie soll ich das sagen? Komm, lass mich mal was dazu sagen. Ich glaube, der ist eher selber isoliert mit seiner Meinung als ich. Mike, das hat aber gar keiner gesagt, dass du damit isoliert dastehst oder doch, dass das nicht stimmt. Doch, er hat gesagt, wer denn? Wenn deiner Meinung nach dieses und jenes Thema und ja, das ist, also es tut mir sehr leid. Er steht mit der Meinung auch alleine, Mike. Er steht mit dieser Meinung auch alleine, denn die Wahrheit ist, dass die Piraten letztendlich Anfang der ersten Dekade sich in Skandinavien gegründet haben. Das waren alles netzaffine Leute. Ich will jetzt nicht weiter ausholen. Es geht letztendlich auch um die Bürgerrechte, um die Verwirklichung der Bürgerrechte in einem neuen Medium. Wir sind eine Internetpartei. Das, ohne Internet gäbe es uns nicht. So. Und demnach schlossen sich auch den Piraten weitere Gruppen an. Das BGE wurde zu einem der Pfeiler der Piraten, neben der ursprünglichen Themen, nämlich Netzpolitik, Datenschutz, die Klärung der Urheberrechte im digitalen Zeitalter und so weiter. Das sind die Kernthemen gewesen. Dann kamen weitere Standbeine nochmal wie BGE. Da hinterher kamen noch Versuche in Bezug auf Wirtschaft und so weiter. Aber da sind wir noch am Arbeiten. Daran besteht gar kein Zweifel, wo die Kernthemen sind. Und es gab eine Zeit, wo die Piraten in der Bevölkerung als die Netzpartei verspottet worden sind, als eine Partei mit einem Teilprogramm. Und daraufhin haben wir versucht, im letzten Jahr, in den letzten 12, 18 Monaten das Programm zu ergänzen, mehr oder weniger erfolgreich. Ich finde es sogar sehr erfolgreich. Aber es hat sich gezeigt, dass wir die ursprünglichen Themen nicht aus den Augen verlieren sollten, weil das Know-how und das Bewusstsein, das wir dafür haben, haben die anderen Parteien nicht. Die sind uns locker einige Jahre hinterher, auch wenn sie eigene Projekte starten, à la Mumble und so weiter. Die Grünen machen das ja schon. Deswegen ist eine Konzentration auf diese Themen immer noch eine sehr gute Idee. Danke. Mike, nur ganz kurz, das sollte keine Ohrfeige gegen dich sein. Genauso wie ich es Micky sage, und ich habe mich da ja auch nicht ausgenommen, ist es so, dass wir alle, glaube ich, nicht eine wirklich profunde Einschätzung der Sachlage geben können, weil wir uns einfach die Zahlen, Daten und Fakten dazu fehlen. Ich gebe dir recht, dass das sicherlich ein Kernthema ist, vielleicht sogar das Kernthema ist. Aber das Problem ist, dass wenn du eben nach Kernthemen fragst, die Frage gestattet sein muss, wie viele haben wir denn? Und je nachdem, wen du fragst, wirst du halt auf ganz, ganz viele Kernthemen kommen. Und da ist halt die Frage, wie wir uns da ausrichten. Lies doch einfach mal das erste Grundsatzprogramm, was geschrieben worden ist. Ich würde trotzdem gerne mal zwischengrätschen. Chrissy, soll man das im Rahmen deiner offiziellen Sprechstunde beenden? Oder? Also, möchte noch jemand etwas zum Thema Parteitag sagen? Ja. Dann bitte. Ich finde immer noch, dass ein Parteitag das repräsentiert, was die Partei programmatisch ausmacht. Und das ist genau der Grund, warum ich sagte, eine Auswahl von Themen auf einem Parteitag zu präsentieren. Danke. Okay. Möchte noch jemand etwas dazu sagen? Ich glaube, der Mike will eine Messe veranstalten. Könnte sein. Eine Themenmesse. Fände okay. Ich nicht schlecht, würde ich sehr gerne machen. Ja, mach du mal da deine Aspire. Die ist ja schon durch. Mist. Okay, na? Also, ich möchte dazu abschließend sagen, dass ich gerne heute darüber sprechen wollte, weil mir wichtig ist, was ihr dazu denkt, weil ich gerne wissen wollte, wie das aussieht mit dem Programm und weil ich halt wissen wollte, wie weit ihr seid und wie ihr das einschätzt. Und wir haben ja nun mal keine Vorstandssitzung, dementsprechend können wir das hier nicht beschließen. Es ist ja aber aufgenommen und wir können das dann nochmal mit reinnehmen in den Vorstand und nochmal darüber sprechen, auch wenn wir schon was gesagt haben auf dem TDPA. Und deswegen danke ich jetzt einfach an der Stelle für die Diskussion. Ich glaube, sie war sehr weitläufig und wir haben viele Themen besprochen. Und von mir aus kann jetzt der Tobi die Aufnahme beenden und dann machen wir einfach ein weiteres wunderbares Stell dich ein und ihr könnt sagen, fragen, was auch immer ihr möchtet und dann fängt jetzt der üblicherweise um 8 Uhr schon anfangende lockere Teil der Sprechstunde an. Ich würde jetzt nochmal gerne auf die Gebietskoordination fürs Ruhrgebiet kommen. Genau, Fitz, bist du noch anwesend? Ja, ich bin hier. Cool, bei dem Fitz habe ich nämlich die Gebietsbeauftragten übergeben und das wäre schön, wenn ihr beide da so miteinander drüber sprechen könntet. Ich gestikuliere hier so vor mich hin und man sieht das gar nicht, voll schade. Chrissy, es wäre aber auch noch schöner, wenn du mir das, was du bis jetzt schon hast, schon mal schicken könntest. Ja, mache ich sehr gerne. Ich sag dir gleich die Ticketnummer. Melde sie mir es einfach an. Ja, weil prinzipiell würde ich halt gerne die Vernetzung im Ruhrgebiet ein bisschen vorantreiben, sowohl vor dem Hintergrund des Wahlkampfs als auch vom Hintergrund der Kommunalpolitik, weil es gibt halt ganz viele Orte, wo wir halt nur 2-3 aktive Piraten haben. Es gibt Orte, wo es relativ viele gibt und dass man da sich so ein bisschen austauscht, dass die einen merken, sie sind nicht alleine, dass die anderen vielleicht die anderen ein bisschen besser kennenlernen, um denen zu helfen. Und ja, also prinzipiell auch, dass man Ideen austauscht, dass man den Ruhrgebietsstammtisch etwas mehr zum Arbeiten nutzt. Es gibt eine Ruhrgebietsmailingliste. Es gibt eigentlich schon verdammt viel Infrastruktur. Sie liegt leider nur etwas brach. Und es gibt ein paar Leute, die da schon Bereitschaft erklärt haben zu helfen und das würde ich halt gerne nutzen. Fitz, ja, ich hab dir gerade den Link geschickt. Danke. Also hast du die Ausschreibung von damals noch im Kopf? Warte mal, ich suche die gerade auf dem Vorstandsportal. Die müsste eigentlich, wenn die Chrissy die Mail von mir einfach so in den RT geschickt hatte, müsste das da unten am Ende der Mail stehen. Also was ich nicht so gerne machen möchte, ist für 30 Mailinglisten die Koordination übernehmen und nachlesen, wie es den allen geht, sondern tatsächlich die Piraten, die aktiv vor Ort sind und nicht die Trolle, die die Mailinglisten beschreiben, vernetzen. In welchem Umfang? Also regionalem Umfang? Ruhrgebiet. Der Thomas Heeg, mit dem hatte ich heute ein bisschen gesprochen, der gehört ja zu den Leuten, die das mit im Rheinland betreiben, mit den Vernetzungstreffen und so. Und ich würde es halt gerne fürs Ruhrgebiet übernehmen. Genau, ich habe es jetzt auch gefunden. Also ich weiß nicht, ob wir das, also ich wollte sowieso damals, als ich das noch hatte, dass wir zu diesem Gebietsbeauftragten Gedingsi mal eine andere, also eine einzelne Sprechstunde machen und dann die Leute, die sich dazu beworben haben, dass sich dann alle nochmal zusammentreffen und die Vorstellungen davon abgeglichen werden. Das ist so die Frage, ob wir das nicht nochmal in einem anderen Rahmen machen sollten als hier. Also jetzt. Jo, klar, es war halt einfach nur, ob ich prinzipiell schon mal ein wenig Vorarbeit leisten kann, soll, täte. Ja, das machst du ja schon sowieso, oder? Ja, eigentlich ja. Ja, dann. Aber es ist ein bisschen was anderes, wenn ihr nämlich tatsächlich eigentlich da schon jemand ganz anders für im Auge habt, ist es ein bisschen doof, wenn ich jetzt irgendwie anfange, mich bei den Crews oder KVs zu melden, um nachzufragen, wie das denn aussieht mit Vernetzung vorantreiben und überhaupt. Okay, ich guck da gerade mal so rüber. Vielleicht kann ich so lange mal aus dem Rheinland berichten. Wir haben hier schon eine regionale Vernetzung, ich habe den Link gepostet und wir sind auf den Vorstand zugegangen und versuchen jetzt diese regionale Beauftragung mit der regionalen Vernetzung unter einen Hut zu bringen. Also dass wir zusehen, dass wirklich aus jedem Kreis hier in der Region, die der Vorstand gerne hätte oder beauftragt hätte, Leute bei uns im Koordinatorenteam sind, die dem Vorstand dann auch berichten könnten. Und dass wir das dann statt einer Einzelperson einem ganzen Team aus jedem Kreis einer überantworten. Ja, also du kannst prinzipiell diese Gebietsbeauftragungssache nur als Team lösen, weil sonst ist es definitiv ein Vollzeitjob, also fast ein 38-Stunden-Job, das muss nicht sein. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, also dass man halt vor Ort auch Ansprechpartner braucht, dass man in etwa abgreift, wie viele Aktive gibt es überhaupt an den verschiedenen Orten, wie sind die Leute, oder vielmehr, wie ist die Organisation eigentlich, weil das Wissen, das weiß man auch selten von Orten, die drei Orte weiter weg sind. Also auch im Pott, man kennt nicht unbedingt, oder man weiß nicht unbedingt, selbst wenn man halbwegs ordentlich vernetzt ist, wie die anderen so organisiert sind. Also grundsätzlich würde ich Teams auch bevorzugen, weil es ist ja auch gerade auch für das Ruhrgebiet ein sehr großes Gebiet, auch für den Köln-Rhein-Raum, also ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ihr wollt, können wir da jetzt drüber sprechen, aber es wäre eigentlich klüger, wenn ich die Leute, die sich schon mal gemeldet haben, da nochmal extra zu einlade, die jetzt zum Beispiel nicht hier sind, und wir uns dann nochmal extra darüber eine Sprechstunde machen. Klingt gut, solange es nicht am 27. ist. Hat sich denn für den Regierungsbezirk Köln überhaupt schon jemand gemeldet? Ja. Ja. Also wir haben morgen unser Vernetzungstreffen in Düren. Da wollte der Alex auch hinkommen, und das ist einer der Tagesordnungspunkte, diese Beauftragung, wie jetzt das Verfahren weiterläuft. Okay, gut, wenn das in deinen Händen liegt, Janis, dann ist alles okay. Ach, dann war von dir neulich mal die Mail mit dem Vernetzungstreffen oder mit der Vernetzungsseite Rheinland. Die hat mir nämlich verdammt gut gefallen, und ich fand dann, wir brauchen sowas auch hier im Ruhrgebiet. Bevor sich das jetzt hier langsam auflöst, nochmal die Bitte, wir wollen am Freitag für die Berti in Düsseldorf die gespendeten Möbel transportieren, und es wäre sehr schön, wenn etliche Piraten mithelfen würden, dann verteilt sich das auch auf viele Schultern und Arme, und dann braucht auch jeder nicht allzu viel zu tun. Das wird eine nette Geschichte, und wir gehen nachher gemeinsam essen und so, und es wäre sehr schön, wenn ein paar von euch mitmachen würden. Ich poste das jetzt gerade in meinen Chat. Ich bin gegen diese Bezeichnung. Die klingt nach total süß, aber genauso nutzlos. Ja, und S149 liegt auf einer S-Bahn-Linie. Ist mir Berti, egal. Die 149 ist super. Pro Berti. Ja, genau. Wir schenken euch noch eine Profilskizze von Berti Fuchs. Die könnt ihr euch dann ins Fenster kleben. Also Mike Neute klingt auch total süß und ist aus meiner Sicht auch nicht nutzlos. Das war gut. Wenn ich süß klinge, mache ich was falsch. Moment, ich arbeite dran. Du bist halt so pragmatisch. Sprich noch langsamer und noch tiefer. Ich habe jetzt nicht deine Stimme gemeint, sondern einfach nur die schöne Buchstabenfolge. So, um nochmal hier zurückzukommen, Fitz, wann wäre dein guter Termin? Sollen wir das ganz einfach machen? Ich schicke einen Doodle rum. Ja, mach das. Das ist eine gute Sache, weil also prinzipiell ist mal langsam Zeit, in die Pötte zu kommen und nicht immer nur zu quatschen. Ja, ist vollkommen richtig, aber wie du gerade mitbekommen hast, habe ich jetzt eben erst den Link für das Helpdesk-Ding gekriegt. Nee, und, war jetzt nicht so gemeint, sondern der Rest, ne? Ja, okay, aber ich werde mich da jetzt mal, also mich da reinarbeiten, mir das durchlesen und entsprechend die Leute zusammenschreiben und die ich auch mitnehmen. Da, super, das ist doch klasse. Also, ich würde mal sagen, bis die Tage, ne? Jo. Harald? Ja. Bleibt das bei morgen? Schaffst du es nach Düren? Ich habe es fest vor. Und im Moment sieht auch alles so aus, als wenn ich das schaffe. Von daher sehen wir uns morgen. Super. Danke. Wir können jetzt lustig sein, wenn wir wollen. Ich habe noch was Ernstes. Dann beende ich jetzt die Aufnahme, weil wir wollen jetzt nichts Lustiges auf der Aufnahme haben, ja? Harald, wenn du Leute noch um Hilfe bitten willst, schickst du die Mail auch an die Fraktion, weil vielleicht kriegst du da auch noch ein paar Leute, weil die einfach helfen können, weil sie zufällig am Freitag in Düsseldorf sind. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt nur von der Fraktion, sondern auch von den anderen Piraten, die da sind. Okay, ich schicke das an dich und du leitest an die richtige Liste weiter, weil ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, das richtige Schreibrecht oder so, da kriegt er mal irgendwelche Bounces zurück. Ja, das kann ich machen. Ansonsten, Grumpy ist schon mit dabei, von da ist schon die Fraktion sozusagen klein eingebunden. Andreas Mertens fährt ja leider nach Cottbus, sodass er da schon unterwegs ist, aber sonst wäre er auf jeden Fall auch dabei. Chris, ist es... Hä? Wer jetzt? Nee, wie, mach du mal. Das ist am Freitag und nicht am Samstag? Ja, ich habe das deswegen jetzt auf den Freitagnachmittag gelegt, weil am Samstag muss ich nach Eisenach und da ich die Verantwortung für diesen LKW übernehme, ist mir das auch lieber, wenn ich den selber fahre, weil beim Rangieren und so weiter kann halt leicht mal was passieren. Ich bin da relativ erfahren, von daher ist mir bisher noch nie was passiert, aber wenn ich ihn einfach an irgendjemand anderes abgebe, ist halt das Risiko wieder gleich höher, ne? Ich bin ein erfahrener Fahrer, das waren die letzten Worte von Florenz Dölschern, bevor er in der Bochumer Innenstadt den LPT-Tonner nach hinten gesetzt hat und die Polizei kam. Punkt. Ich habe noch mal eine Frage off the record. Und zwar kommt ja jetzt irgendwann heute, gestern, übermorgen diese tolle Umfrage von unserem Bundesvorstand. Es gibt einige Piraten, die sich ja dazu geäußert haben. Unter anderem haben die ja zum, nicht Protest, sondern zum... ja, nicht mitmachen aufgerufen. Gibt es da mehr oder weniger eine Stellungnahme vom Bundesvorstand, vom Landesvorstand, wenn dieser komische Lime-Survey-Umfrage startet, oder sollen wir alle machen, wie wir denken? Also ich sag mal, prinzipiell macht, wie ihr denkt, ihr seid ja alle groß, aber ich kann nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Ja, die interessiert mich auch und gleichzeitig würde mich halt wirklich interessieren, ob der Landesvorstand als einer der stärksten Landesverbände Deutschlands, Machtwort klingt jetzt völlig bescheuert, aber zumindest eine öffentliche Stellungnahme zu diesem ganzen Bufo-Scheiß da rausgeben kann, weil unsere Leute fragen zum Beispiel auf der Mailingliste, auf den Stammtischen und so weiter, was ist denn da, und da können wir natürlich auch nur unsere persönlichen Meinungen sagen, da wäre es vielleicht ganz schön, so eine Art kleine Stellungnahme oder so, die wir halt öffentlich hätten zu haben. Naja, wir haben... Bitte nicht, die Saarländer haben was Ähnliches gemacht. Wir haben das in der letzten Vorstandssitzung eigentlich schon besprochen, also wir werden sicherlich als Landesvorstand oder als Organ unabhängig eventuell abweichender Einzelmeinungen der Mitglieder nicht sowas machen, weil das Verhältnis zum Bundesvorstand schon immer ein bisschen schwierig ist, ein bisschen kompliziert ist, man letztendlich trotzdem miteinander irgendwie auskommen muss und wir da einfach nicht noch verschärfend offiziell eingreifen wollen, weil das bringt nichts. Abgesehen von der negativen Außendarstellung, die wieder mal in Streit laufen würde. Daher von Seiten des Landesvorstands haben wir eigentlich in der letzten Sitzung, glaube ich, doch in der Richtung relativ klar gesagt, dass wir das nicht machen werden. Respektiere ich auch, das war nicht der Punkt. Was mich ja nur an der ganzen Geschichte ärgert, ist, dass wir Leute auf der Liste haben, über die ihre Zukunft zumindest in den nächsten 4 Jahren Berlin entschieden wird. Und Querelen und Streitigkeiten beim Bufo, denke ich, ist uns allen mehr oder weniger klar, wird uns für ein Wahlergebnis nicht helfen. Dementsprechend ist es natürlich auch eine gewisse Solidarität unseren Leuten auf der Liste gegenüber und unseren Wahlkämpfern gegenüber, dass alle wissen, wo sie dran sind. Aber das ist eine taktische Entscheidung, klar. Husky, erstens möchte ich dir recht geben, dass... Machtwort tatsächlich total bescheuert klingt. Und zweitens möchte ich deinen Mut loben, dass du bei 2 laufenden Aufnahmen von Off the Record sprichst. Also ich zitiere mich gerne selbst, wenn man will, dass es leise wird, muss man halt die Fresse halten. Und das ist halt leider einfach so. Also jedes Mal, wenn irgendwer was sagt und wenn der Landesverband, der sich selbst für den größten Landesverband hält, das ist übrigens NRW, weil Bayern ist ja angeblich größer, haha, wenn NRW was dazu sagt, dann wird das auf jeden Fall aufgegriffen und ich würde da absolut von abraten, sollte irgendjemand aus unserem Vorstand das machen. Wir sind natürlich ein demokratisches Gremium, sagen jetzt 7 von 8 Vorstandsmitgliedern, sie möchten das, dann muss ich mich dem beugen, aber ich empfehle das überhaupt nicht. Also ich finde das persönlich eine fürchterlich schwachsinnige Sache, die nur dazu dient, diese ganze Presse-Quatsch-Sache, die die da haben, noch in die Länge zu ziehen. Also sobald das Ergebnis da ist, herzlichen Glückwunsch, wird es öffentlich gemacht und daraufhin kann sich wieder ein bisschen Pressearbeit daraus generieren lassen. Also ich bloß nicht. Ich war letzte Nacht Ich habe an einer Diskussion teilgenommen, die sich damit beschäftigt hat, ob nicht... Also es gibt eine Gruppe von Piraten, die durchaus die Diskussion führen, ob uns nicht im bevorstehenden Bundeswahlkampf einige schnell durchgezogene Vorstandswechseln helfen würden. Ich hoffe, jeder hat mich verstanden. Ich betrachte diese Idee... Nein? Nicht verstanden? Nein, nein, wir verstehen dich seit Wochen nicht, aber erzähl einfach weiter. Okay. Ich persönlich betrachte diese Geschichte relativ kritisch. Ich bin nicht der Meinung, dass jetzt... Wir haben gerade mal noch wie viel? 7 Monate? Dass jetzt ein neues Personal in den 7 Monaten durch die Presse durchgekaut werden kann, den Shitstorm der eigenen Basis ertragen werden muss, durchgehen kann und so weiter. Ich finde durchaus, dass wir Leute im Vorständen haben, die Fehler gemacht haben, aber das ist vollkommen normal. Klar ist ein klares Beispiel hier Johannes Bonada, der am Anfang sehr gut angekommen ist und nachher irgendwie in Kritik geraten ist. Und trotzdem stellen wir uns einfach mal die Frage, wäre es wirklich sinnvoll, Bonada vor dem Bundeswahltag von dem Wahltag da zu ersetzen? Was würde uns das bringen? Würde der Ersatz etwas besser können? Würde er die gleichen Fehler machen? Es gibt auch Namen. Es gibt auch klare Listen, um die Leute zu ersetzen. Ich persönlich finde das relativ kritisch, aufgrund der Tatsache, dass wir nicht genügend Zeit haben und wir sollten mehr Vertrauen in das Personal haben, das momentan da ist. Ganz einfach. Wahrscheinlich ist mein Anliegen falsch verstanden worden. Ich wollte keine Diskussion darüber führen, also könnt ihr ja machen, aber ob der Bufo Sinn macht oder nicht, oder Bonada Sinn macht oder nicht. Mir ging es darum, dass ja einige Aktionen angelaufen sind. Xtra Tobi ist ja zum Beispiel hier anwesend. Der hat ja seine 5-Euro-Pledge-Idee sozusagen ja ein bisschen promoted. Dann hatten wir noch die Geschichte, dass wir alle E-Mails schreiben könnten, wenn wir wollten, an den Bundesvorstand, um das Quorum zu erreichen, um eben eine Neuwahl zu veranstalten und so weiter. Das heißt, es passieren ja Aktionen und wir werden halt gefragt von der Basis, immer diese Basis, die halt wissen möchte, ja, woran sollen wir denn jetzt teilnehmen? Und natürlich können Piraten selber denken, aber das hat auch eine Frage mit, wie beschäftige ich mich damit zu tun? Und wenn es dann eine offizielle Stellungnahme geben würde vom Landesvorstand, wäre das sicherlich einfacher zu vermarkten, aber ich verstehe, dass das nicht gewünscht ist, ist auch okay. Also ich muss echt immer, wann immer es möglich ist, sagen, denk selbst. Und wenn die Leute keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, dann müssen sie sich auch nicht dazu äußern wollen. Also ich finde, da ist halt einfach selber mal Hirn anschalten gesagt und das ist eine Sache, die muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er daran teilnimmt, Leute zu bewerten oder so. Und da, also das ist echt was, das muss man mit seinem Gewissen vereinbaren, das können die Leute selber entscheiden. Da will ich denen gar nichts vorgeben, unter keinen Umständen. Ich werde das mal testen, Christine. Ich schreibe dir mal eine Direktnachricht und frage, was ich machen soll. Ja? Denk selbst. Kaum versuche ich jemand anders zu fragen und nicht selber zu denken, schließe ich mein Mumble. Scheiße. Ja, was hast du damit gemacht? Schreib vorhin, dass du mich seit Wochen nicht verstehst. Ich sehe dich seit Wochen erst wieder. Das liegt nicht an mir. Ha, geile Antwort. Vielen Dank. Das liegt an der Null in deinem Namen. Wie geht's euch denn sonst so? So lala würde ich hier so die Lage in Lippe einschätzen. Oh nein, wieso? Was hat dicke Lippe? Dicke Lippe macht das vor, was der Bufo nicht macht. Wir machen einfach mal Neuwahlen mit der Begründung, dass wir, also normalerweise wäre turnusmäßig im Juli eigentlich Zeit, aber wir machen jetzt einfach mal Neuwahlen, weil wir nicht im Juli mitten zur Bundestagswahl so ein Gedöns machen wollen. Deswegen machen wir es jetzt. Also quasi Vorbildfunktion Lippe. Also ich meinte in Bezug auf den KV. Findest du gut oder findest du nicht so gut? Naja, als amtierender Schatzmeister will ich mich dazu gar nicht groß äußern. Das war auf jeden Fall meine Idee, mit Neuwahlen anzugehen. Ich befürchte nur, dass aufgrund der aktuellen Lage, das ist sicherlich kein lippisches Problem, aber hier ist es dann halt in dem Moment halt problematisch. Wir haben zurzeit keine Manpower, wir haben keine Aktiven, wir haben keine Motivierten. Wir hoffen, dass das jetzt zum Wahlauftakt oder zum Wahlkampfauftakt wieder ein bisschen anders wird, dass auf den Stammtischen wieder Leute kommen. Aber ich sag mal, seit der Landtagswahl NRW letztes Jahr ist eigentlich so gut wie gar nichts mehr passiert. Und das ist ein bisschen traurig, weil mit den Leuten, die wir hier haben, können wir halt viele Sachen nicht stemmen. Das verstehe ich. Aber ich kann sagen, dass es mehr wird, sobald die Wahl so langsam losgeht. Also wenn, vor allem wenn es ein bisschen wärmer wird. Im Moment habe ich manchmal das Gefühl, die Leute sind zu faul, um auf ihr Fahrrad zu steigen, weil es doch irgendwie um die 0 Grad ist und dann den Stammtisch zu besuchen. Also was jetzt, es geht jetzt nicht um den neuesten Stammtisch konkret, das sind Erfahrungen aus einem früheren Wahlkampf, aber es ist halt so, dass viele Leute dann, weil ich bin nicht so viel im neuesten Moment, leider wegen Diplom, aber es ist oft so, dass die Menschen dann sagen, ist mir zu lala, noch nicht wahlkämpferisch genug und dann gehen sie noch nicht raus, aber sobald sich das Wetter ein bisschen ändert und sobald das auch so ein bisschen bei den Leuten ankommt, dass es jetzt losgeht, dann wird es wieder mehr. Dann sind wieder einige da, weil das ist halt auch so ein schönes Gefühl. Da stimme ich mit dir voll überein, aber ich bin da so im Zwiespalt. Mike hat das vorhin ganz gut angesprochen. Und zwar, ich bin auch in diesem Zwiespalt gefangen, dass ich viele Leute am Stand haben möchte und das hat was mit Wärme und mit Motivation und Wahlkampf zu tun, klar. Aber ich möchte eigentlich auch weg von Masse und hin zur Qualität. Ich möchte, dass die Leute, die am Stand sind, auch, ich sag mal, vernünftige Antworten geben können, weil wir ja doch mit 5% im Bundestag eine Verantwortung übernehmen wollen. Und der müssen wir ja auch am Stand gerecht werden. Und die Leute, ich befürchte, dass die Leute, die jetzt nicht ihr Fahrrad nehmen, wie du es gesagt hast, sich aber auch nicht im Internet ransetzen und mal Programme lesen oder sich sonst wie informieren. Ja, bei uns ist eher so ein bisschen so, ich mache einfach mal mit, wenn ich darauf Spaß habe, aber es reicht halt aus meiner Sicht nicht, um dann wirklich verantwortungsvolle Politik für die Bürger zu machen. Und das ist bei uns ein bisschen schwierig zurzeit. Hast du mitbekommen, dass der Harald solche Infoveranstaltungen veranstalten will, also machen will? Ich bin das ganze Wahlerfolgsteam. Also ich persönlich habe es im Twitter von ihm gelesen, ja, aber mitbekommen im Sinne von offiziell habe ich es jetzt nicht. Ja, also wir sprechen jetzt in den nächsten Tagen über die konkreten Termine und speziell auch hier anwesend ist oder war Jens Ballerstedt, der sich da sehr intensiv drum kümmert, Andreas Mertens, der Lukas Maltis und einige andere, dass wir eben Schulungen vorbereiten, die dann wirklich so aufgebaut werden, dass sie quasi alle Möglichkeiten der Rezipierung auch schaffen. Also dass wir wirklich die Piraten da abholen, wo sie sind. Wir machen für die, die gerne sowas in Real Life erleben wollen, Real Life Termine in Düsseldorf oder auch in den Regionen. Wir machen Dinge, die aufgezeichnet werden, die man sich dann im YouTube oder auch als Podcast anhören kann. Und es werden auch Dinge verschriftlichen, wer gerne liest. Also da werden wir das so barrierefrei wie möglich anbieten, um eben jedem Piraten, der überhaupt bereit und in der Lage ist, irgendwas aufzunehmen, die Chance zu geben. Und mit welchem Thema? Also wo wird da der Themenschwerpunkt dieser Serie sein? Also es wird eine Serie sein, die sich eben konkret darum bemüht, den Infostand Piraten Know-how an die Hand zu geben, worum es geht, also im Endeffekt dann Themen und auch wie man mit Menschen am besten in Kontakt kommt. Das wären dann Bereiche, die also zum Beispiel für die Kandidaten auch in die Richtung gehen, Selbstbewusstseinstraining, dass man sich selbst bewusst wird über das, wie man wirkt und was man tut und dass man das dann eben auch mit Selbstbewusstsein rüberbringen kann. Also ganz bewusst keine irgendwie 0815 Rhetorikschulungen oder sowas, die für jeden gleich sind, ganz egal, ob das irgendwelche Leute sind, die in Verkaufsschulungen dann laufen oder für linke oder rechte Politik 1.0 Leute, sondern wir versuchen wirklich ein piratiges Schulungsprogramm aufzubauen, was eben auch einfach so ist, dass wir authentisch wirken können, damit wir auch glaubwürdig sind und eben Bürger überzeugen können, Bürgerpiraten ins Parlament zu schicken, die dann dort den lobbyistisch getriebenen Profi-Politikern ein wenig einheizen. Gut, das trifft sich. Wir machen sowas Ähnliches im Rhein-Erft-Kreis. Am 13.14. haben wir jetzt den 13.14.4. haben wir den 0815 Rhetorik-Workshop. 25.05., 26.05. Kommunalfinanzen und Ratsarbeit, 20.07., 21.07. Wahlkampf, politische Kommunikation und Campaigning, 24.08., 25.08. Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Programmworkshop, und dann wollen wir später noch einen Workshop zu unserem Grundsatzprogramm machen. Ich glaube, das fasst so ein bisschen das, was eben so als Themenmesse bezeichnet wurde. Genau, also die Dinge, die ihr macht, die beobachten wir durchaus sehr positiv und werden die sicherlich auch besuchen und dann auch da versuchen, gegenseitig voneinander zu lernen. Also das sollten wir wie immer sehr kollegial und intensiv gemeinsam machen. Ja, da war ja meine Idee. Vielleicht könnten wir das so machen, dass wir überhaupt nicht diesen Grundsatzprogrammkram machen, beziehungsweise dass wir das, was ihr vorhabt, einfach in dieses politische Campaigning, das wir veranstalten wollen, integrieren. Also auch wenn das nicht Konzept hat. Auch wenn das nicht so wirklich piratisch ist und ich das weiß und der Mike mir das sicherlich auch gleich mal deutlich machen wird, aber ich befürchte, dass wir hier deutlich mehr an die Kandare oder an die Zügel genommen werden müssen. Also wir benötigen deutlich mehr Führung. Nein. Und ohne nein. Die, ja, nein. Du brauchst gar nicht weiterreden. Geh weg mit Führung. Schwerpunkt aus. Sitz. Nein, wir brauchen Motivation und wir werden alles dafür tun, dass wir so viel Motivation wie möglich schaffen, dass wir einen Wahlkampf auf die Beine stellen, der so vielfältig und lebendig und fröhlich wie möglich ist. Und dann werden erstens die Piraten, die mitmachen, wirklich ihren Spaß dabei haben und es werden auch viele andere neue dazukommen. Und auch das wird eine schöne Herausforderung sein, eben Neupiraten vielleicht noch besser und intensiver einzubinden, als wir das bisher geschafft oder gemacht haben. Und was ich denke, man muss den Menschen Projekte geben. Und da brauchen sie halt keine Führung. Die arbeiten sich da selbst rein, wenn es interessante und spannende Projekte sind. Und seit dem Landtagswahlkampf hatten wir in den Kommunen kaum Projekte, außer das, was klassische Parteien halt machen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben bis zur Kommunalwahl wird es jetzt sein, diese Projekte, programmatische Projekte anzustoßen, dass die Leute an den Infoständen stehen und wirklich mit Herzblut dabei sind, weil das, wofür sie da stehen, ihre Projekte sind. Das ist eine ganz andere Identifikation mit den Dingen, die du hier tust. Dann ersetzt das Wort Führung, was ich gesagt habe, von mir aus mit Verantwortung. Vielleicht kommen wir dann auf einen Nenner. Aber wir müssen auf jeden Fall den Leuten, den Einzelnen Verantwortung in bestimmten Bereichen überlassen, sodass sie sich da halt entfalten können. Und das ist eben bei uns ganz, ganz schwierig, weil es eben, wie eben gesagt wurde, wahrscheinlich, tippe ich jetzt mal so, bei vielen an der Motivation mangelt und da kann ich nur hoffen, dass er mit der Politisierung hin zum Wahlkampf sich verändert, aber das wird sich zeigen. Kann also bitte für die Lipper Netzwerke erklären. Bitte Erna Netzwerke erklären, ich muss weinen. Also für die Lipper werden wir noch einen Kursus wieder im Kupferdraht drehen machen, dann passt das auch wieder. Also es gibt da das ISO-OSI-Modell. Nein. Björn wollte Netzwerke erklärt haben. Mach weiter. Ja. Erklär das. Nein. Aber aus, nicht gleich ganz so aus. Echt jetzt mal. Sitzplatz aus, ganz aus. So, das hat gewirkt. Dann werde ich jetzt die Aufnahme beenden und danke von meiner Seite für die fröhliche Diskussion heute Abend. Danke, Harald. Danke für die Aufnahme. Danke für die kritischen Fragen. Nicht zu viel bedanken. Du könntest, weiß ich nicht, hinterher sagen sie dir, du schleimst oder so. Ist schlecht für die Wiederwahl, Christian. Ah, Kacke. Ja, eine scheiß Schleimerei, da merken wir uns direkt mal hier irgendwo eine Notiz auf den Zettel schreiben, den ich dann später nicht mehr wiederfinde. Ich bin erstaunt. Ich noch. Am 19. Februar um 22.24 Uhr sagtest du Folgendes. Nee, aber das heute um 10.18 Uhr kriege ich von einem Landesvorstand eine sehr merkwürdige Antwort auf die Frage, was ich tun soll. Was war denn die Antwort? Nee, Chrissy, die hebe ich auf. Für schlechte Zeiten. Wie es uns geht, hast du eben gefragt. Mir geht's prima. Das freut mich. Wir haben in Köln am Sonntag einen nagelneuen Vorstand gewählt. Ja, in geil. In dem die ganzen Pfosten aus dem vorherigen Vorstand entweder gar nicht erst kandidiert haben oder eine richtig harte Klatsche bekommen haben. Sag doch mal, wer da drin ist, bitte. Sage ich dir gleich, suche ich dir raus. Einigen unserer Parteistörer aus Köln geht dermaßen der Arsch auf Grundeis, dass zwei davon sogar bei mir angeschleimt kamen, um sich bei mir fürs vergangene Jahr zu entschuldigen. Ich habe den beiden gesagt, wenn es ihnen wirklich leid tut, sollte gefälligst endlich aus der Partei austreten. Ach, jetzt sei doch nicht immer so hart, Mike. Doch, ich bin ein Jahr lang von diesen Dreckschweinen gemobbt worden. Es ist Zeit, dass die sich verpissen. Sowas brauchen wir nicht in der Partei. Ich brauche keine Fledi, ich brauche keinen Babak Tubis. Weg damit. Aber piratisch ist das auch nicht gerade. Leute anzeigen, um sie aus dem Weg zu räumen. Leute anzeigen, scheiße labern, Anon Fangirly spielen und so tun, als würde man im Netz jetzt wohnen. In Niedersachsen, als ich da war, vor anderthalb Wochen, um den Landesparteitag zu leiten, waren sich auch sehr viele Leute einig, dass es an der Zeit ist, härter durchzugreifen und die Partei von den Parteistörern zu befreien. Ich gehe dann sogar wieder mit dir d'accord. Weißt du, was für mich die größten Parteistörer sind und was ich zum Beispiel sehr, sehr schade finde, dass das der Landesvorstand bis jetzt noch nicht angegangen ist? Die Leute, die nicht bezahlen, die gehen mir sowas von auf die Düse, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben hier Leute, die haben seit 2009, teilweise 2010, 2011, je nachdem, wann sie eingetreten sind, nicht einmal was bezahlt, waren aber unter anderem auf der AV Pampa stimmberechtigt und haben dort auch gewählt. Das ist ein Unding, das man auch mit deiner Aufräumaktion mal durchaus angehen könnte. Die Mitgliedsbeiträge dieses Jahr, sind die eigentlich schon abgebucht worden? Also irgendwie sollten die doch eigentlich abgebucht sein. Ich verstehe das nicht. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Dann hat sich das verschoben. Ah ja, ich habe schon überlegt, ob irgendwas mit meinen Daten nicht stimmt. Also ich finde, es ist etwas anderes, ob jemand aus irgendwelchen Gründen seinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt oder ob er aktiv durch Handlungen, durch Äußerungen, durch Beschimpfungen, Beleidigungen, komische Aktionen, seltsame, krude politische Thesen oder Mobbing die Partei nach innen und außen ernsthaft schädigt. Und wenn ich dann einen habe, der als Kandidat die Versammlung belügt, auch wenn er dann nicht gewählt wurde, muss ich mir ernsthaft überlegen, ob man durch den Bundesvorstand prüfen lassen muss, ob gemäß der vorliegenden Vereinbarung auch so jemand, wenn er nicht gewählt wurde, ausgeschlossen werden kann. Denn dass jemand, der gewählt wurde, fürs Lügen vor der Versammlung ausgeschlossen werden kann, ist ja bekannt. Mike? Mike? Ich höre. Die beiden Namen waren auch die beiden, die sich dir gegenüber entschuldigt haben? Nein. Fledi und jemand anders kamen zu mir an, also unabhängig voneinander natürlich. Fledi wollte sich bei mir entschuldigen. Und ich habe zuerst überhaupt nicht begriffen, worum es geht, weil mit einmal Entschuldigung sagen, kann man sich nicht für ein ganzjähriges Mobbing aus der Affäre ziehen. Und ich dachte eigentlich, sie sprach davon, wie sie mich zuletzt vor 2 Wochen in Köln auf Parteitag montags zugelabert hat, als ich Versammlungsleiter war. Kam sie nämlich in der Pause an und hat versucht, mich zu instrumentalisieren. Ganz schlechte Idee, wenn ich Versammlungsleiter bin, kann ich nur mal so sagen. Und dafür habe ich ihr dann auch Stante Pedem den Kopf gewaschen, nach dem Motto, wenn du das bei irgendeinem anderen Versammlungsleiter auf irgendeiner anderen Versammlung jemals versuchen solltest, sich dich ihm auf diese Weise zu nähern und zu versuchen, ihn zu beeinflussen und zu instrumentalisieren, muss er dich darauf gefasst machen, dass er dich aus der Versammlung ausschließt. Und dann hat die erst erklärt, dass sie sich nicht für Montag entschuldigen sollte, sondern für das ganze Jahr davor. Und da habe ich die angeguckt und hab ihr gesagt, du glaubst doch nicht, dass du mir so leicht davon kommst. Nein, Babak hat sich nicht entschuldigt, das wird er auch nicht. Im Gegenteil, hat er am Parteitag die Versammlung angelogen, indem er eine falsche Darstellung davon gegeben hat, was gelaufen ist. Und wir wissen ja alle, dass er montags drauf im Mumble-Sitzung, der Björn war, glaube ich, sogar dabei, oder? Warst du dabei? Ja. Ja, da wissen wir ja auch, dass er zugegeben hat, dass er das Ganze unter der Prämisse getan hat, maximalen Schaden anzurichten. Und der Mitkrieger hat das seinerzeit mitgeschrieben und hat mir das irgendwann in Düsseldorf auf der Stammwehr mal schriftlich in die Hand gedrückt. Also insofern ist es eine gesicherte Kenntnis, dass die Darstellung, die Babak auf dem letzten Parteitag hier am Sonntag in Köln gegeben hat, in erheblicher Weise von dem abweicht, was er zuvor getan und auch schon selber eingeräumt hat. Und ich weiß nicht, leider, ob das genügen wird, weil er ja zunächst gewählt wurde. Aber falls die Auskunft, die man mir aus der Hüfte geschossen gab, stimmt, dass man auch schon als Kandidat für das Belügen der entsprechenden Versammlung aus der Partei ausgeschlossen werden kann, könnte es sein, dass jetzt echt schlecht um ihn steht. Denn wenn es die beiden, die es angekündigt haben, nicht schon tun werden, innerhalb der nächsten Wochen, dann werde ich das nutzen und dafür sorgen, dass der endlich verschwindet. Als jemand, der vor kurzem einen Puff schreiben musste, kann ich dir nur sagen, dass wenn nachweislich, und darum geht es ja eigentlich nur, ein Schaden für die Partei entstanden ist, dann ist das doch eine ganz einfache Geschichte. Dann mach du einfach deinen Puff, gib da die Daten, die du hast, als Beweis mit dazu und dann ist das doch eine Ratzfatz-Nummer. Nee, in dem Fall geht es nicht um Schaden für die Partei. Ja, aber das ist die Begründung, um jemanden aus der Partei auszuschließen. Also wenn ein Schaden entstanden ist und du den belegen kannst. Das größere Problem ist, Mike, wenn du das machen solltest, und das hat Erfolg, ist dir klar, dass du automatisch Koordinator der AG Schnittchen wirst, ne? Sehr gut, dann können wir die auch gleich auflösen. Nee, die ist wichtig. Warum? Weil ich sonst zum Beispiel auf dem BPT morgens keine Brötchen und keinen Kaffee gekriegt hätte. Hör mal, da brauchst du dir mal keine Sorgen machen. Wenn es nur darum geht, dass du Kaffee und Brötchen kriegst, da habe ich in Niedersachsen inzwischen so viele willfährige Fanboys, das kriege ich auch aus der Hüfte organisiert. Ja, du kriegst direkt die erste Challenge. Wir sehen uns in Neumarkt. Ich glaube nicht. Wie? Weil ich mit den Niedersachsen gesprochen habe, dass ich ja echt süß finde, dass sie mich dazu gebracht haben, zuzustimmen, in Neumarkt für die Versammlungsleitung zu kandidieren. Aber wenn es da um die Neuwahl eines Bundesvorstandes gehen sollte, dann habe ich keine Lust, dahin zu fahren. Ach, bitte, das gibt ganz viel Popcorn. Ja, was soll ich da? Vorstandswahlen für den Bundesvorstand? Das interessiert mich nicht. Wenn es ein Programmparteitag wird, dann bitte ja, aber Vorstand wählen ist mir egal. Da kann ich auch zu Hause bequem im Sessel sitzen und mir den Stream angucken. Ja, aber bei der Entlastung im Saal den Arm unten lassen ist viel lustiger. Die, der hat da schon wieder Schweinereien im Kopf. Ich habe keine Schweinereien im Kopf. Ich sag solche Sachen immer laut und deutlich. So wie gestern. Apropos Schweinereien. Kommt da jetzt noch was? Ja, ehrlich gesagt, weil er so lange denkt, muss ich sagen, ich habe ein bisschen Angst, aber gut. Ja, vielleicht zieht er sich schon aus und legt los mit den Schweinereien und. Oh Gott. Nein. Zack, Bilder im Kopf. Danke, Chrissy. Ich muss nur gerade einen Link raussuchen. Zu spät. Hör mal, ich kenne die üblichen Links dafür. Jetzt bin ich ja versucht, auch eine direkte Nachricht zu schreiben mit der Frage, welche Links, um zum abzuwarten, was da kommt. Bestimmt das gleiche wie das, was ich eben geschrieben habe. Nein, das eben, oh Gott, das eben war kein Link, aber wenn es in die Richtung geht, will ich die Links nicht sehen. Das lachende Einhorn. Chrissy, nochmal auf the records, auch wenn aufgenommen wird, das meine ich damit ja gar nicht, aber Landesparteitag Bielefeld stellt sich auf der OWL-Liste die Frage, ob die nochmal kandidieren sollen. Macht das überhaupt Sinn? Klar macht das Sinn. Warum sollte das keinen Sinn machen? Wir haben doch da das aufgehoben. Das kann doch jetzt der gesamte Bereich, alle, die sich für sinnvoll erachten, recherchieren bzw. sich bewerben. Und ihr habt sogar den Vorteil, dass ihr ja vorher schon recherchiert habt, also seid ihr den anderen einen Schritt voraus. Ja, ich bin halt nicht so auf Kirchturm denken. Also mir gibt das nichts, nur weil das hier in der Nähe ist. Aber weil halt die Arbeit schon mal gemacht wurde und sich da einige so ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt haben, ist halt in der Pipeline, in der Diskussion, ob das jetzt nochmal gemacht werden soll oder nicht. Und nur machen und dann abgelehnt zu werden, weil das sowieso der Tenor ist, das braucht man dann ja auch nicht. Deswegen wollte ich dich jetzt nur kurz fragen. Also zum einen, Mike, das ist total widerlich. Und Husky, ja, kann ich verstehen. Das tut mir auch sehr leid, so im Nachhinein, dass das irgendwie so kurmelig gelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fände es schön, wenn ihr euch nicht entmutigen lasst. Ja, war kein persönlicher Vorwurf oder Kritik oder so, gar nicht, aber gebe ich weiter. Mike, was ist das? Das wüsste ich auch gerne. Das ist in der Quiraten-Timeline irgendwie mal, Ja, Chrissy, frag doch einfach den Lukas, der macht doch auch hier Sportausschuss. Aber das hat doch nichts mit Sport zu tun. Und warum und wieso ist der Mann so voll Öl? Und ich verstehe das nicht. Aber der panische Unterton ist gut. Warte, ich schicke ihm das und sage ihm, er sollte das erklären, Augenblick. Ja, bitte. Das ist doch eindeutig, das ist doch ein ganz normaler rosa Expander. Habt ihr sowas nicht zu Hause? Nein. Ja, Fitz, das ist dein Problem. Dann guck dich auch mal im Spiegel an und dann guck dir mal den Typen an und dann weißt du, wo der Unterschied ist. Ja, ein rosa Expander. Ich sehe aus wie ein begossener Pudel, wenn ich so viel Öl um mich drum habe. Geil, so ein weißer Fitz mit ganz viel Öl. Das ist auch gut. Und dann machen wir dann ein Bild von, wie der Fitz da steht, komplett in Öl und twittern das an den Bufo mit der Ansage, wir frittieren unsere Vorstände jetzt, wir grillen nicht mehr, BPT in NRW incoming. Aber ich meine, das hört sich schon gut an, oder? Wenn man sagt, ein Fitz in Öl? Man stellt sich was anderes drunter vor. Ja, ne? Hört sich erstmal gut an. Ja gut, unser Fitz können wir uns da ja auch noch gut mit vorstellen. Aber jetzt stellt euch mal dann den Bernd vor oder den Herrn Nerz oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht so gut. Läuft die Aufnahme noch? Ja, ne? Ja, dann verkneife ich mir alle üblichen Kommentare dazu. Das war äußerst intransparent. Ich bin Bundeskoordinator der AG Quiraten. Von mir werden komische Kommentare erwartet. Ich weiß, wie die Streitigkeiten im Bundesvorstand lösen können. Wir lösen das wie nach üblicher Quiratenart. Na, wer weiß es? Adi, kommst du hoch und erklärst es, oder soll ich? Ihr packt den rosa Gummi-Expander aus und guckt, wer am meisten damit trainieren kann. Nein, der Adi erklärt es. Adi kommt und erklärt. Okay, also die Idee stammt aber original von Mike. Wir haben die bloß ein bisschen modifiziert. Also wir spielen, wie heißt das Spiel, Mike? Nackig eingeölt Twister. Ah, Twister. Nackig eingeölt Twister. Und derjenige, der gewinnt, der hat die Meinungshoheit. Wie kann man denn da gewinnen? Boah, eingeölt Twister spielen, das ist wohl auch die Hölle. Das Problem ist aber, da alle, die sich bis dahin gemeldet hatten und als Kandidaten aufgestellt waren, die waren alle hetero. Ich wäre der einzig Schwule gewesen. Das Problem hätten mehr die anderen gehabt. Nee, wieso, wenn du anfängst nicht? Ja, es wird aufgezeichnet. Den Rest sage ich lieber nicht. Versuche immer eine Position zu haben, die möglichst weit unten ist. Nein, eben nicht. Es könnte der schwule Mann hinter dir landen. Genau, Chrissy. Ich glaube, das mit dem unten liegen wollen könnte genau der Fehler sein. Ich gehe mal lieber wieder runter. Also sehe ich das richtig, dass die Queer-Piraten anstatt einem Bällebad beim nächsten Landesparteitag Twister spielen wollen? Im Foyer, nackig, eingeölt, auf einem extra großen Twisterfeld mit möglichst vielen Teilnehmern, um zu gucken, wie tolerant diese Partei wirklich ist. Ja, aber dann will ich doch unbedingt für den Landesparteitag. Wäre auf jeden Fall großartig zu sehen, was die heute Show draus macht. Ich sage, wir machen Party. Die Sache hätte noch einen Vorteil. Ottler kommt definitiv nicht ins Fernsehen. Kann die AG Events das in die Mindestvoraussetzungen für Parteitagslocations aufnehmen? Also ich würde direkt mal einmal spanisches Olivenöl Flasche 0,75 sponsern, wenn mindestens 10 andere Piraten das auch tun. Das Flasche sponsern? Nee, da gibt es spezielle Hautöle für, die sind besser. Vielleicht sollte man dieses System bei der nächsten bei der Bufo-Wahl anwenden. Oder bei der Aufstellung irgendeiner Liste, weil das wäre interessant, dem Bundeswahlleiter zu erklären. Weil man sollte ja auch körperlich geschickt sein und nicht nur im Kopf. Gesunder Geist im gesunden Körper oder so? Die Frage ist nur, wer würde sich beim heutigen Bufo durchsetzen, wenn wir das System hätten? Mike, kannst du mir, wenn ihr das macht, einen Gefallen tun? Was denn? Wenn ihr dann da steht und da stehen, sagen wir mal, 20 nackte Männer, die gerade frisch eingeölt sind, drehst du dich bitte um, guckst Anke Domscheit-Berg an, drückst dir die Flasche in die Hand und sagst, Quote 50-50. Yo! Ich muss euch eine wichtige Frage stellen. Ja? Stellt euch vor, ihr sitzt im Kino. Und wenn ihr im Kino sitzt, dann kommt jemand und möchte sich an euch vorbeidrücken. Das kennt man ja. Da gibt es immer die Frage, dreht man sich nach vorne, also so mit dem Genital in Richtung des, an dem man sich vorbeiquetschen möchte, oder dreht man sich um und streckt der Person den Hintern zu? Was macht ihr denn da immer? Ich gehe in Kinos, wo vor den Sesseln genug Platz ist, um bequem normal vorbeizulaufen. Wieso stehst du oder derjenige, der da sitzt, nicht einfach auf? Ja, aber auch dann hast du das Problem, dass du dich entweder vorne rum an der Person vorbeiquetschen musst, sehr intim, oder rückwärts. Chrissy, bei deinem Astralkörper hast du das Problem ganz sicher nicht. Und gib zu, das ist nur Phishing for Compliments, was du hier betreibst. Nein, das ist eine total wichtige Frage und ich achte immer darauf, wie sich die Leute dran vorbeiquetschen. Also wenn ich in der Mitte sitzen will, dann stelle ich mich an den Anfang der Reihe, brülle einmal alles auf, Achtung, und dann gehe ich da ganz normal wie durchs Spalier vorbei. Wo ist das Problem? Chrissy, es sind alles nur Kohlenstoffverbindungen. 2 Jahre Zivi in der Gerontopsychiatrie und du bist da drüber. Ich weiß nicht, was eine Gerontopsychiatrie ist, aber ich will es auch nicht wissen, glaube ich. Bekloppte alte Leute versorgen. Verstehe. In dieser Welt möchte ich nicht leben. Björn, es tut mir leid, wenn ich das jetzt auf platte Art vereinfacht habe, aber das musste so sein, dass man es das in einem Satz versteht. Er beißt gerade die Zähne zusammen, um seine Wut mir gegenüber im Zaum zu halten, weil ich das so formuliert habe. Das ist schon jeden Morgen Kotschlacht. Ich habe jetzt Angst, jemals im Kino zu begegnen. Hast halt die Wahl, wenn der kotverschmierte Typ vorher dich knuddeln will, ob du den jetzt in 5 Minuten wäschst, dann lässt du ihn dich knuddeln und dann entwickelst du halt so ein Gefühl, so scheißegal. Und dann ist es dir auch egal, wie rum die Leute im Kino an dir vorbeigehen. Okay, ich werde ab sofort die Tafel Schokolade, die ich gerade geöffnet habe, wieder verschließen und in den Schrank bringen. Siehst du, sie tun sogar was für deine Figur, Bärchen. Ja, Ali, stimme Mike zu. Weg mit dem Ding. Ich bin nicht dick, ich bin grifferotisch. Das kann ich bestätigen. Ah ja, also Chrissy weiß, wie erotisch Ali ist. Das lässt tief blicken. Also so ein Ali im Arm, das ist echt ein schönes Gefühl. Oh, du darfst zum Knuddeln zurückkommen. Was bin ich froh, dass du Arm gesagt hast. Das ist ein großer Körperteil, das sonst genannt wird, klingt so ähnlich. Aber ihr lenkt ab, ihr habt jetzt Chrissys Frage immer noch nicht beantwortet. Was denn, Kino? Ach, ist doch egal. Herr Chrissy, dann mache ich das einfach. Das hat vielleicht auch mit teilweise wirklich mit dem Körperumfang beziehungsweise der Konstitution zu tun. Also ich für meine Person, ich bin relativ schlank Ich mache das immer Gesicht zu Gesicht, weil dann man teilweise auch das wirklich besser im Auge hat. Und ich denke, das ist dann auch ehrlicher. Ich mache das immer andersrum. Glaube ich. Ist das eine Geschlechterfrage? Ich weiß es nicht, ich kann es nur von meiner Seite aus beurteilen. Also was ich dabei auch mir denke, beziehungsweise aus welchem Grund ich das mache. Mag Erziehung sein, mag sonst irgendwas sein, aber wenn man die Leute dabei ins Gesicht sieht, dann sieht man auch, kann man vielleicht erkennen, ob es denn vielleicht irgendwas unangenehm ist und das dann auch noch verhindern. Das kannst du natürlich, wenn sie nicht anschaust, kannst keinerlei Absichten, kannst gar nichts erkennen. Es fehlt ein Teil der Körpersprache und einfach der Mimik und das Ganze. Und deshalb denke ich, immer jemand mit direkt gegenüber zu treten und dabei so vorbeitreten, sich dem direkt zu zeigen, ist das Einzige, um zeigen zu können, ja gut, ich bin völlig offen und wenn irgendwas nicht passt, dann kann man mir das auch sagen. Also das ist das, was ich so da eigentlich im Hinterkopf dabei habe. Viel schlimmer finde ich persönlich als im Kino, wenn man irgendwo in engen Menschenmassen ist. Ich bin 2 Meter groß und man immer mit der Hand dann auf Hüfthöhe oder Hinternhöhe ist und man aus Versehen Leute berührt. Das ist ätzend, weil man jedes Mal nicht Entschuldigung sagen kann, aber die Leute sich immer total angegriffen fühlen. Das heißt, es wäre vielleicht wirklich eine Idee, wie Chrissy das sagt, dass man sich was überlegt und eine allgemeingültige Regel findet. Du bist ein Grabscher. War ein Scherz. Nein, da gehst du höflich hin und sagst, Entschuldigung, darf ich meine Hand auf ihre Schulter legen? Wenn ihr fragen, warum? Ja, damit sie da nicht so rumbaumelt. Also ich habe das Problem immer auf Konzerten mit Ellenbogen auf Brusthöhe. Das ist unangenehm. Aber es ist nicht absichtlich. Ich kann dir, also zumindest wenn ich es gewesen wäre, ich kann dir sagen, das ist eine Frage von Körperdimension. Wie gesagt, ich bin 2 Meter groß und wenn eine Frau im Schnitt 1,70 oder 1,72 ist, keine Ahnung, glaub mir, du bist nur entweder an Brüsten oder an Rücken dran, wenn du dich bewegst, ohne dass das absichtlich ist. Das ist total scheiße, aber das ist nicht zu vermeiden. Also jetzt, wo es eng ist, ne? Ich glaube, das mit dem Unangenehmen bei Konzerten hängt davon ab, ob einem die Brust oder der Ellbogen gehört. Nee, das stimmt. Ist ja so oder so unangenehm. Vielleicht für den einen noch unangenehmer, das gebe ich zu. Aber es ist ja gar nicht meine Absicht, irgendjemand irgendwo zu berühren und dann schon gleich gar nicht dort. Naja, aber ich glaube, die Leute, die sich wegen sowas anstellen, es dürfte ja in aller Regel offensichtlich sein, dass was unabsichtlich ist. Und wenn deswegen jemand die Welle macht, das ist halt Geometrie. Es gibt große Leute und es gibt kleine Leute. Das ist Geometrie? Ja. Wobei ich es im Kino eher schlimm finde, wer kam eigentlich auf die Idee, dort Nachos anzubieten? Ich meine, die sind ja besonders laut beim Essen. Und stinken. Das ist die Nacho-Lobby, Ali. Ja, es ist einfach grauselig. Also, Chrissy, wenn du so einen Arm, der an der Schulter gelagert ist und deswegen der Ellbogen einen gewissen Radius hat, das ist Geometrie. Aber du hast ja gerade von groß und klein gesprochen und dass es groß und klein gibt, das sei Geometrie. Ja, Längenvergleiche sind auch Geometrie. Ich weiß, woran ihr Schweine gerade alle denkt, ja. Aber also, davon ist jetzt gerade nicht die Rede. Also komisch, wenn ich durch die Reihen laufe und ein bisschen böse schaue, stehen die teilweise auch auf, damit ich da schneller vorbeikomme. Normal. Ich habe so Probleme mit böse schauen, das geht bei mir nicht so gut. Ja, der Unterschied zwischen Chrissy und Ali ist auch rein optisch schon deutlich gegeben, ohne das jetzt werten zu wollen. Also ich glaube, wenn der Ali böse guckt, könnte ich verstehen, warum manche Leute aufstehen. Hingegen, wenn die Chrissy nicht böse guckt, kann ich verstehen, dass die Leute sitzen bleiben. Vielleicht sollte die Chrissy sich auch so ein Evil-Bart wie der Ali wachsen lassen. Das erinnert mich an das Leben des Brian. Vielleicht verkaufen sie ja irgendwann dort frische Bärte. Ja, sie war's, er war's. Aber du musst sicherlich vorher erstmal verhandeln, bevor du so ein Ding bekommst. Werte sind super. Okay, dafür darfst du auch einmal kraulen. Ach Mist, es wird ja immer noch aufgenommen. Ja, komisch, ne? Der Jovi, der hat sich einfach hier totgestellt. Ich sehe uns in Neumarkt schon per Beamer an die Wand gestellt. Ja. Akustisch? Ja. Ganz sicher. Transparent. So sexistisch. Oder so als Toilettenmusik. Das ist keine Transparenz, das ist Voyeurismus. Wir können in einen anderen Kanal gehen, dann ist die Aufnahme weg. Aber ich werde mich gleich ins Bett begeben. Also nicht, dass ich nicht schon drin sitzen würde, aber zum Schlafen. Gute Nacht. Jo, dann schlaf gut. Danke, dass ihr da wart. Schlaf gut. Gute Nächtle. So, also ich würde gerne die Idee mit dem anderen Raum aufgreifen wollen. Schreib mal vor, machst du mal kurz Zeit? Geh vor, wir kommen alle nach. Ja, such den Raum aus. Gehen wir bei Junge Piraten rein, folg mir einfach. Ali, so, such dir einen Raum aus. Na komm, dass da mal Leben reinkommt. Agilität. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.